Mein Name ist Dickens. Nein, nicht Charles. So viel habe ich, wie man so hübsch sagt, nicht auf dem Kasten. Edgar. Edgar Dickens. Verfertiger von Kriminalgeschichten. Guten Abend übrigens. Obwohl diese Begrüßung nicht ganz korrekt ist, denn... Ed, das Frühstück ist fertig. Da hörten Sie es. Unsere Geschichte beginnt morgens. Präzise gesagt, am Morgen des 19. Oktober vergangenen Jahres, einem Montag. Wenigstens für mich persönlich fing sie da an. Ed, das Frühstück. Das war übrigens meine Frau, Margot. Ed. Stoßen Sie sich bitte nicht daran, dass sie mich Ed ruft. Sie meint nämlich, wenn sie mich Edgar nennt, dann hätte sie immer das Gefühl, dass wir noch per sie seien. Außerdem behauptet sie, dass Edgar ein Name sei, den sie nur in Verbindung mit der Pierce-Würde akzeptieren könne. Sir Edgar, Sie verstehen. Ed. Ja, sofort, ich bin ja schon da. Entschuldige, Margot, aber du weißt ja, dass ich bis über beide Ohren in meiner neuen Geschichte stecke. Um 7 Uhr war ich schon auf und um 7:30 saß ich an der Schreibmaschine. Ich hoffe, die Geschichte geht gut voran. Ach, das ist es ja eben. Sie geht gar nicht voran. Ich scheine mich ziemlich verheddert zu haben. Und wenn so eine Handlung sich erst mal selbstständig gemacht hat... Honig oder Konfitüre? Wie? Also, ja, Honig, bitte. Wo ist die Zeitung? Hier. Okay. Ich habe immer das Gefühl, der Weltpolitik geht es wie mir. Sie kommt auch nicht voran. Ah, das ist schon eher interessant. Mord auf der Straße nach Gravesend. In den Morgenstunden des Sonntags entdeckte Reverend Bigger aus Cresby Village, als er zum Frühgottesdienst in seine Filialpfarrei Chester Falls radelte, am Meilenstein 27 einen unbekannten, etwa 40 Jahre alten Mann, der durch 2 Schüsse in den Rücken getötet worden war. Und das findest du interessant, Ed? Beim Frühstück? Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst mich nicht Ed nennen, Margot? Also bei Edgar hätte ich das Gefühl... Dass wir noch per sie sind, ich weiß. Außerdem ist Edgar ein Name, den ich nur in Verbindung mit der Pierce-Würde akzeptieren könnte. Sagtest du was? Nein, nein. Noch eine Tasse Kaffee? Mhm, gerne. Gibst du mir bitte den Anzeigenteil rüber? Ja. Danke. Nun, meine Damen und Herren, es liegt mir fern, Sie mit der minutiösen Schilderung eines Frühstücks im Hause Dickens zu langweilen. Ich erwähne das alles nur, weil ich auf diese Weise, durch die Notiz in der Zeitung, von dem Fall des unbekannten Toten am Meilenstein 27 auf der Straße nach Gravesend erfahren habe. Es war also am Sonntag, den 18. Oktober, sehr früh am Morgen, als Reverend Bigger die Polizeistation von Cresby Village angerufen hatte. Eine halbe Stunde später fuhren Sergeant Taylor, der den Anruf entgegengenommen hatte, und sein Vorgesetzter, Inspektor Cunningham, auf ihren Stahlrössern auf der Straße nach Gravesend ostwärts. Treten Sie nicht so in die Pedale, Inspektor. Ich bin schließlich auch nicht mehr der Jüngste. Wann, sagt der Reverend Bigger, habe er den Toten entdeckt? Kurz vor 6:30. Er sagt, er wäre in der Dunkelheit bestimmt an ihm vorübergefahren. Wenn er nicht hätte gerade mal absteigen müssen. Warum? Na ja, ich habe Mr. Bigger natürlich nicht direkt danach gefragt, aber... Ach so. Ich verstehe. Fahrer sind eben auch nur Menschen. Tja. Und da sah er ihn also liegen. Zuerst dachte er, es wäre bloß so ein Bursche, der auf dem Heimweg vom Samstagabend in den Graben gefallen sei. Aber als er ihn sich dann näher ansah... Ja, schon gut. Haben Sie Dr. Slater verständigt? Natürlich, Inspektor. Ich habe mit seiner Frau gesprochen. Und sie hat gesagt... Moment. Da klappert er schon an. Ich kenne seine Kiste am Geräusch, wissen Sie? Ich fürchte, irgendwann wird der Doktor damit zu Bruch gehen. Eine Schande, dass sich ein Arzt mit so einem alten Kasten rumärgern muss. Na, und wir? Sind wir mit unseren Vehikeln vielleicht besser dran? Na ja, da haben Sie ganz recht, Inspektor. Aber ich glaube, wir sind da. Ja, das ist der Meilenstein 27. Scheußliche Geschichte, das. Tja. So was hatten wir hier seit Menschengedenken nicht mehr. Morgen, Doktor! Morgen. Morgen, Cunningham. Kennen Sie, ich komme gerade von einem Krankenbesuch. Es war der zweite heute Nacht. Hat meine Frau Taylor richtig verstanden? Mord? Naja, ich glaube nicht, dass irgendein Mensch imstande ist, sich selber in den Rücken zu schießen, Doktor. Hey, das ist richtig. Ja, zwei glatte Durchschüsse. Die Kugeln können höchstens aus einer Entfernung von 2 oder 3 Schritten abgegeben worden sein. Wer ist es denn? Sehen Sie mal nach seinen Papieren, Taylor. Ja, Inspektor. Ja. Wann kann es passiert sein, Doktor? Schwer zu sagen. Bei dem feuchten, kühlen Wetter. Ja, nicht später als vor 3 und nicht früher als vor 8 Stunden. Er hat keine Papiere bei sich, Inspektor. Tja. Jedenfalls ein Fremder. Ich habe das Gesicht noch nie gesehen. Ich auch nicht. Na, da gibt es für mich nicht viel zu tun, Cunningham. Genügt es Ihnen, wenn ich Ihnen den Totenschein bis Nachmittag ausstelle? Ja, ja, natürlich, Doktor. Und was die Obduktion betrifft, da müssen Sie sich bis morgen gedulden. Ich, heute ist Sonntag und da will ich mal abschalten. Verstehen Sie? Also, bis morgen. Bis ja, ja, auf Wiedersehen, Doktor. Wiedersehen. Und wie bringen wir den Burschen von hier ins Dorf, Inspektor? Tja, wir haben ja verdammt keine Fahrzeuge. Wenn sowas drin in London passiert, dann kommen Sie gleich mit dem ganzen Konvoi an. Wir müssen uns irgendwie behelfen. Also fahren Sie los, Taylor, und organisieren Sie einen Fahrbahnuntersatz. Ich werde mich inzwischen hier etwas genauer umsehen. Wenn es bloß ein bisschen heller wäre. Eins ist wahr, Inspektor. Mord. Sowas sollte es in einer Gegend wie unsere überhaupt nicht geben. Was? Also, dann fahre ich jetzt los. Am Nachmittag, nachdem der unbekannte Tote auf einem Pferdefuhrwerk in die Aufbahrungshalle des Friedhofs von Crespy Village gebracht worden war und Sergeant Taylor das Protokoll auf der alten Remington heruntergetippt hatte, erschien ein gewisser Mr. Singer auf der Polizeistation. Das war ein Mann, der sich Journalist nannte, weil er ab und zu Berichte über Zuchtviehversteigerungen für den ländlichen Boten verfasste. Mr. Singer witterte seine Chance, mit einer der Londoner Zeitungen ins Geschäft zu kommen und fragte Inspektor Cunningham über den Fall aus. Auf diese Weise kam die Geschichte in die Montagausgabe der Daily News und, wie Sie sich erinnern, zu meinen Ohren. Gegen Montagmittag erschien dann Mr. Singer, den der Ehrgeiz gepackt hatte, abermals auf der Polizeistation von Crespy Village. Guten Tag, meine Herren. Tag, Mr. Singer. Was wollen Sie denn schon wieder? Wir haben keine Anhaltspunkte, wer der Mann ist, noch woher er kam. Er hat in keinem Gasthaus am Ort gewohnt. Sergeant Taylor hat so ziemlich die ganze Einwohnerschaft abgefragt, ob irgendjemanden in den letzten Tagen Fremder aufgefallen sei. Es ist nichts dabei herausgekommen. Werden Sie den Fall allein weiterverfolgen, Inspektor, oder Scotland Yard hinzuziehen? Scotland Yard? Wozu? Unsere Ermittlungen sind ja erst angelaufen. Ja. Guten Tag. Tag, Doktor. Ich bringe den Obduktionsbericht. Ja? Irgendwas Wichtiges? Nein, nichts Besonderes. Dass der Unbekannte an 2 Schüssen, die aus nächster Nähe auf ihn abgegeben worden sind, gestorben ist, das wissen wir ja. Ich habe die Projektile draußen am Meilenstein gefunden, Kaliber 0,8. Vor einem Jahr etwa wurde der Mann am Blinddarm operiert und er besitzt bis auf den linken Augenzahn ein vollständiges Gebiss. Außerdem war er Brillenträger. Wieso? Er trug doch keine Brille, Doktor. Nein, aber er besitzt an der Nasenwurzel die charakteristischen kleinen Einbuchtungen, die durch das Tragen einer Brille entstehen. Aber Sie finden das ja alles in meinem Bericht. Ich habe wenig Zeit. Guten Tag, meine Herren. Tag, Doktor. Guten Tag, Dr. Slater. Sie sind ja immer noch da, Mr. Singer. Und habe mitgeschrieben. Denn einen Blick in den Obduktionsbericht werden Sie mir ja wohl nicht geben, oder? Ah, das fehlte noch. Es handelt sich um ein amtliches Dokument. Sonst noch was? Ich habe mir den Kopf über diese Geschichte zerbrochen, Inspektor. Ja, ja, ja, ja, sicher haben Sie das. Lassen Sie uns jetzt allein, wir haben zu arbeiten. Soweit, meine Damen und Herren, war die Geschichte also inzwischen gediehen. Wovon ich allerdings an jenem Montag noch nichts wusste. Ich hatte die Zeitungsmeldung schon wieder vergessen und saß an meiner Schreibmaschine. Aber ich war nicht in Form an diesem Tag und gab die Arbeit schließlich auf. Ich nahm einen Drink, holte mir die Zeitung und schmökerte ein bisschen. Dabei stieß ich wieder auf die Meldung und plötzlich stach mich der Hafer und ich überlegte mir, ob man aus solch einer trockenen Pressenotiz nicht eine Geschichte entwickeln könnte. Als ich Margot meinen Plan auseinandersetzte, war sie skeptisch. Wie willst du das anstellen? Vielleicht sollte ich mal nach Crespy Village oder wie das Nest heißt hinausfahren und das Milieu studieren. Willst du Privatdetektiv spielen? Warum nicht? Ich finde es sowieso reichlich idiotisch, mir die Geschichten immer aus den Fingern zu saugen. Das wirkliche Leben. Ach, ich finde es schlimm, wenn ein Schriftsteller zugibt, dass ihn seine Fantasie im Stich lässt. Meinst du nicht auch, Ed? Also wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich es nicht leiden kann, wenn du mich Ed nennst? Ach, entschuldige, Ed. Ach, das vergesse ich immer wieder. Ich holte also gegen 2 Uhr meinen alten Bentley aus der Garage und fuhr los. Ich nahm den Weg über Greenwich und Bexley Heath und erreichte Crespy Village nach knappen 40 Minuten. Ich hielt allerdings nicht an, sondern fuhr weiter und verließ das Auto erst einige 100 Yards jenseits des Meilensteins 27. Ich ging zu Fuß die Straße zurück mit dem Gehaben meines Mannes, der nichts Bestimmtes im Sinn hat. Am Meilenstein 27 blieb ich stehen und sah mich um. Kein Mensch war in der Nähe. Ich musste mir eingestehen, dass ich eigentlich nicht recht wusste, was ich hier suchte, vom Finden mal ganz zu schweigen. Sicher hatte die Polizei längst alle Spuren gesichert, und doch hatte ich Glück. Ich sprang über den Graben und schlug mich ein Stück in die Büsche, als ich auf etwas Hartes trat. Ich bückte mich und hob eine Brille aus dem Gras auf. Eines der Gläser war zersplittert. Ich steckte die Brille zu mir und wollte eben wieder auf die Straße hinaustreten, als ich einen Mann aus der Richtung des Dorfes näher kommen sah. Er sah mich im gleichen Moment wie ich ihn und stutzte. Und mir fuhr die Theorie von dem Mörder durch den Kopf, den es an den Ort seines Verbrechens zurückzuziehen pflegt. Wenn der Mann schon einmal etwas davon gehört hatte, dann gab es jetzt Schwierigkeiten für mich. Ohne weiter zu überlegen, wandte ich mich wieder um und lief in den Wald hinein. Ich bin immer ziemlich rasch auf den Beinen gewesen. Anfang meiner 20er Jahre lief ich 11,0 über 100 Meter. Und so hörte ich die Stimme des Mannes kurze Zeit hinter mir. Hey, hallo! Bleiben Sie stehen! Verdammt doch mal, bleiben Sie doch stehen! Ich schlug einen Bogen und erreichte unangefochten meinen Bentley, stieg ein und fuhr weiter in Richtung Gravesend. Nach etwa 3 Meilen wendete ich und fuhr nach Crespy Village zurück. Als ich den Meilenstein 27 passierte, sah ich den Mann von vorhin, der dort herumschnüffelte und nur kurz den Kopf hob. Ich fuhr zurück nach London. Dort setzte mir Margot dann auseinander, dass mein Ausflug in die Detektivarbeit als missglückt anzusehen sei. Wieso? Immerhin habe ich die Brille gefunden. Was ist das schon? Auf der Rückfahrt habe ich mir auch den Kopf über das mögliche Motiv zerbrochen. Was hältst du von Erpressung? Wie meinst du das? Nun, nehmen wir an, dass irgendein Mann den Toten aufgefordert hat, eine bestimmte Summe, sagen wir 2000 Pfund, am Meilenstein 27 zu hinterlegen und dass dann... Besser wäre umgekehrt. Warum drückst du dich immer so unverständlich aus? Tue ich das? Entschuldige bitte. Also, ich meine es so. Der Tote ist der Erpresser, der die 2000 Pfund am Meilenstein 27 hinterlegt haben wollte. Sein Opfer geht zum Schein darauf ein, legt das Geld bereit, versteckt sich aber in der Nähe und wartet, bis der Erpresser kommt. Als der das Geld in die Tasche steckt, brennt er ihm 2 Kugeln auf, nimmt die 2000 Pfund wieder an sich und, um der Polizei die Arbeit zu erschweren, auch die Papiere des Toten. Dann geht er stillvergnügt nach Hause und legt sich ins Bett. Was sagst du dazu? Stillvergnügt. Für meine Geschichte ist diese Theorie jedenfalls genau die richtige. Na dann viel Glück, Ed. Ich setzte mich sofort an die Schreibmaschine und tippte den Anfang herunter. Darüber verging eine gute Stunde. Dann hörte ich die Türglocke anschlagen und Margots Schritte, die hinausging, um zu öffnen. Ein kurzer Wortwechsel folgte, dann öffnete Margot die Tür zum Arbeitszimmer und sagte... Besuch, Ed! Besuch, Ed! Ich habe jetzt keine Zeit. Wer ist es denn? 2 Herren von Scotland Yard. Bitte schön, meine Herren. Mein Name ist Holloway. Das ist Sergeant Crocker. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Dickens. Guten Abend. Unser Besuch scheint Sie zu überraschen. Ja, allerdings. Was wollen Sie denn? Ich bin sicher, Mr. Dickens, dass Sie uns eine einleuchtende Antwort auf unsere Frage geben werden. Es ist mehr eine Formsache, dass wir hier sind, verstehen Sie? Kein Wort. Es handelt sich um eine Anfrage, der wir nachgehen müssen. Heute Nachmittag wurde in der Nähe von Crespy Village ein Mann beobachtet, der einen Bentley, Zulassungsnummer LBX313, fährt. Das ist doch Ihr Wagen, nicht wahr? Ja. Ein gewisser Mr. Singer hat sich die Nummer notiert. Der Wagenbenutzer, also Sie, Mr. Dickens, ist in der Nähe des Meilensteins 27 auf der Straße nach Gravesend gesehen worden. Und weil an eben dieser Stelle in der Nacht zum Sonntag ein Mord passierte. Ah, ich verstehe, Mr. Holloway. Naja, ich habe natürlich von der Sache gelesen und weil ich gerade in Verlegenheit wegen eines Stoffes für eine Geschichte war, da... Naja, da dachte ich mir, fährst mal hinaus, um das Milieu zu studieren. Vielleicht lässt sich aus der Geschichte was machen. Das ist wirklich eine hübsche Erklärung. Mal was ganz anderes, als was man sonst zu hören bekommt. Ja, aber zum Teufel, warum sind Sie denn vor diesem Mr. Singer davongelaufen, wenn Sie bloß dort waren, um das Milieu zu studieren? Ich gebe zu, das war ein Fehler. Aber ich hatte keine Lust, mich von Mr. Singer ausfragen zu lassen. Schön für Sie, wenn das die Wahrheit ist. Ich bin überzeugt, dass Mr. Dickens uns nichts verschwindelt. Womit sich unsere Anfrage auch schon erschöpft hat. Entschuldigen Sie nochmals die Störung, Mr. Dickens. Wie ich sehe, hat sich der Ausflug nach Cresby Village gelohnt. Sie haben die Story bereits in der Maschine. Ja. Erpressung? Ein gutes Motiv. Kommt immer wieder mal vor. Die Wirklichkeit natürlich. Ja? Sieht meistens anders aus. Das möchte ich nicht sagen. Ach, ja, da fällt mir übrigens ein, dass es vielleicht ganz nützlich wäre, wenn Sie Ihre Aussage auf unserem Büro zu Protokoll geben würden. Das muss ja nicht gleich sein. Sagen wir, morgen Vormittag. Passt es Ihnen so um 10 Uhr? Gewiss, Mr. Holloway. Fragen Sie nach Chefinspektor Nutting. Er ist stellvertretender Leiter der Mordkommission. Auf Wiedersehen, Mr. Dickens. Auf Wiedersehen. Ich bringe Sie noch. Ach, sehr liebenswürdig, Mrs. Dickens. Wiedersehen. Hübsch hast du das gemacht, Ed. Ich gratuliere dir. Sei bloß nicht sarkastisch, Margot. Ja, ich begreife, dass eine Kriminalgeschichte schreiben und einen wirklichen Fall lösen, dass das zwei Paar Stiefel sind. Na, ich hoffe nur, es geht morgen alles gut bei Scotland Yard. Fünf Minuten vor 10 betrat ich am Dienstag das Gebäude am Thames Embankment und ließ mich bei Chefinspektor Nutting melden. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Dickens. Wenn ich auch offen sagen muss, dass mir die Idee, Sie wegen dieser Lappalie hierher zu bemühen, abwegig erscheint. Aber da Sie nun schon mal hier sind... Ach, Zigarette. Ah, danke, Mr. Nutting. Bitte. Gegen Ihre Erklärung, dass Sie nach Cresby Village hinausgefahren sind, um das Milieu für eine Kriminalgeschichte zu studieren, kann man doch wahrhaftig nichts einwenden. Tja, Mr. Holloway meinte ja auch nur, dass ich meine Aussage zu Protokoll geben sollte, dass er an ihr zweifeln könnte. Also, dieser Gedanke ist mir keinen Augenblick lang gekommen. Ja, das finde ich sehr vernünftig. Wir haben das Protokoll auch schon vorbereitet, um Sie nicht zu lange aufzuhalten. Sehen Sie es doch bitte durch und dann unterschreiben Sie es. Ja? Haben Sie an der Formulierung irgendetwas auszusetzen, Mr. Dickens? Nein, nein, das ist alles richtig. Ach, übrigens geht uns die Geschichte gar nichts an. Der Polizeiinspektor von Cresby Village, der will sich seine Sporen selber verdienen. Ja. Sie können das Protokoll also so unterschreiben? Ja. No, sehr schön, danke Ihnen. Ach, entschuldigen Sie, wenn ich Ihre Zeit doch noch ein wenig beanspruche. Mr. Holloway sagte mir, Sie hätten sich da eine Theorie zurechtgelegt, was diesen Mordfall betrifft. Er sprach von Erpressung. Es würde mich interessieren, wie Sie auf dieses Motiv kamen. Vielleicht, weil mir nichts anderes einfiel. Ach, was? So leicht machen sich Schriftsteller ihre Arbeit. Naja, ich dachte daran, dass sich Mörder und Opfer wahrscheinlich bei diesem Meilenstein verabredet haben. Denn wie sollte der Tote sonst an diesen abgelegenen Ort gekommen sein? Ja, das klingt einleuchtend. Da fällt mir übrigens ein, dass wir das Protokoll noch etwas ergänzen sollten, aus rein formalen Gründen natürlich. Wie meinen Sie das? Nun zum Beispiel, was Ihr Alibi für die Mordnacht betrifft. Wieso? Glauben Sie denn... Ich glaube gar nichts, Mr. Dings. Es ist lediglich eine Routineangelegenheit. Sozusagen eine Amtshilfe für meinen Kollegen in Cresby Village. Also, wo befanden Sie sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag? Zu Hause natürlich. Hm. Haben Sie dafür einen Zeugen? Ja, meine Frau. Das ist zu dumm, aber Sie wissen ja, dass Ehefrauen als Zeuginnen so gut wie bedeutungslos sind. Tja, dann... Naja, natürlich in diesem Fall. Sie müssen nämlich wissen, dass sich mein Kollege in Cresby Village an Ihre Person und an Ihr Auftauchen bei dem Meilenstein direkt klammert. Ja, er verlässt sich da ganz auf die Theorie, dass es den Täter oftmals zum Tatort zurückzieht. Du lieber Gott. Was meinen Sie? Ja, nichts. Nun ja, immerhin könnte da natürlich etwas dran sein, nicht wahr? Ich frage mich nur, was Ihr Kollege davon halten wird. Wovon? Hier, bitte. Eine Brille. Ja, was soll ich denn damit? Ich habe sie gestern in der Nähe des Tatorts gefunden. Vielleicht ist sie ein Beweisstück. Naja, natürlich wäre es besser gewesen, sie Mr. Holloway gleich zu geben, als er mich gestern besuchte, aber ich habe es ganz vergessen. Ja. Wahrscheinlich hätten Sie sie überhaupt nicht mit nach London nehmen, sondern auf der Polizeistation im Crespi Village abgeben sollen. Das wäre das Beste für Sie gewesen. Nothing? Ja, ich höre. Wie? Ja. Ja. Danke. Das wird meinen Kollegen in Crespi Village freuen. Jetzt wissen wir wenigstens, wer der Tote ist. Ja? Mhm. Dass sein Mörder ihm die Papiere abgenommen hat, war ziemlich sinnlos. Anhand seiner Fingerabdrücke konnten wir ihn identifizieren. Ja, er steht im Zusammenhang mit einer mehrere Jahre zurückliegenden Untersuchung in unserer Kartei. Ja, und wer ist es? Ein gewisser Ramsay. Alan Ramsay. Alan Ramsay? Kennen Sie vielleicht einen Mann dieses Namens? Ja, das ist ein Bekannter von mir, aber ja, wenn es sich nicht um eine zufällige Namensgleichheit handelt. Geboren am 12. Mai 1924 in Southampton, Beruf Börsenmakler. Na, warum sagen Sie nichts, Mr. Dickens? Was soll ich denn da zum Teufel noch sagen? Das ist sehr unangenehm für Sie. Und ich muss Sie unter diesen Umständen fragen, ob Sie Ihre Aussage, die wir protokolliert haben, aufrechterhalten wollen? Natürlich, es ist doch die Wahrheit. Sie werden mir zugeben, dass jetzt gewisse Zweifel... Zum Kuckuck, ich bin doch kein Mörder. Warum sollte ich Alan Ramsay umgebracht haben? Sie haben uns selbst das Motiv geliefert. Erpressung? Aber das ist doch nur eine Theorie für meine Geschichte. Sie haben also Alan Ramsay gekannt? Ja. Ja. Können Sie mir ein bisschen was über ihn erzählen? Was war er für ein Mensch? Seit wann kannten Sie ihn? Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Alles das würde mich interessieren. Oh, warten Sie mal, das... Zum letzten Mal habe ich ihn, ja, am vergangenen Mittwoch gesehen. Bei welcher Gelegenheit? Wir hatten eine Party und da war er eingeladen. Mit seiner Frau Irene. Aha. Sie ist eine Schulfreundin von Margot, von meiner Frau, wissen Sie. Und, ja. Und durch sie haben wir auch Alan kennengelernt. Er ist, oder wohl besser gesagt, er war einer jener Burschen, die immer mit Melone und Regenschirm rumlaufen. Ich wusste zwar, dass er irgendwas mit der Börse zu tun hat, aber ich konnte nie rauskriegen, um was es sich eigentlich handelt. Ich habe es allerdings auch nie versucht, denn Geschäfte dieser Art sind für mich spanische Dörfer. Und was war Mr. Ramsay für ein Mensch? Och, war ganz nett und umgänglich. Allerdings schien mir seine Ehe nicht so recht glücklich zu sein. Welche Ehe ist das schon? Ja? Ja, also ich lernte ihn vor etwa 2 Jahren kennen, kurz nachdem er Irene geheiratet hatte. Was für eine Art von Bekanntschaft verband Sie mit dem Ehepaar Ramsay? Trafen Sie sich öfter? Eigentlich nicht, höchstens alle 2-3 Monate mal. Margot, meine Frau, sah Irene allerdings auch zwischendurch. Sie gingen zusammen einkaufen oder für irgendeine Modenschau. Naja, ja. Was Schulfreundinnen, wenn sie erwachsen sind, eben so machen. Natürlich, natürlich. Sie sind Schriftsteller, Mr. Dickens. Also auch ein Menschenkenner, wenn ich so sagen darf. Ein guter Beobachter. Ach, wissen Sie, damit ist das nicht weit her. Ich bin auch eigentlich ganz froh darüber. Wieso? Das verstehe ich nicht. William Faulkner sagt... Wer? Faulkner, der Nobelpreisträger. Ach so, ja, ja, ja, gewiss. Also der sagt, dass nur mittelmäßige Autoren über Beobachtungsgabe verfügen, während der Dichter der wirklichen Welt und den Menschen ziemlich hilflos gegenübersteht. Also sinngemäß sagt er so, verstehen Sie? Naja, weil ich den Ehrgeiz habe, mehr als ein mittelmäßiger Autor zu sein. Wahrscheinlich bedeutet das nicht, dass ich ein Dichter bin, aber... Ach, schweifen wir nicht ab, Mr. Dickens. Immerhin schätze ich Ihre Beobachtungsgabe so hoch ein, dass Sie mir sagen können, ob Ihnen an Mr. Ramsay in letzter Zeit... irgendwas aufgefallen ist, zum Beispiel auf jener Party, von der Sie sprachen. Aufgefallen? Ja. Ja, war wie immer. Allerdings habe ich nicht darauf geachtet, denn wir saßen die meiste Zeit vor dem Fernsehschirm und haben uns die Aufzeichnung des Fußball-Länderspiels angeschaut. So, und nach jenem Mittwoch haben Sie also Mr. Ramsay nicht mehr gesehen? Nein. Tja, dann werde ich dem Polizeiinspektor von Crespi Village von allem Bericht erstatten. Wie schon erwähnt, ist das ja nicht unser Fall. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Sie meinen Kollegen noch einmal sprechen will. Sie stehen ihm dann sicherlich gerne zur Verfügung, nicht wahr? Ja, natürlich, wann immer er es möchte. Schön. Dann dürfen wir unsere Unterhaltung als beendet betrachten. Auf Wiedersehen, Mr. Dickens. Tja, meine Damen und Herren, da hatte ich mich also, wie man so schön sagt, in die Nesseln gesetzt. Aber konnte ich ahnen, dass mir der Zufall diesen Streich spielen würde? Wenn ich gewusst hätte, dass der Tote einer meiner Bekannten war, hätte ich fein säuberlich die Finger von der ganzen Sache gelassen. Aber es war nun einmal passiert und die Vorwürfe, die mir Margot machte, waren nur zu berechtigt. Oh Gott, Ed, ich hab dir gleich gesagt, dass nichts dabei rauskommen würde, wenn du den Privatdetektiv spielst. Schon gut, Margot, ich sitze in der Tinte. Aber so schlimm, wie du anzunehmen scheinst, ist die Sache doch nicht. Ach, und die arme Irene. Meinst du nicht, dass ich zu ihr fahren soll, um mich ein bisschen um sie zu kümmern? Oh, das ist eine gute Idee. Die braucht jetzt sicher Trost. Und ich glaube, Mr. Nutting überzeugt zu haben, dass es absurd ist, mich mit dem Mord in Zusammenhang zu bringen. Na, lass nur erst den ehrgeizigen Landgendarm in Erscheinung treten. Auf diesen Dörfern passiert doch nur alle Jubeljahre ein Kapitalverbrechen. Kann sein, aber Vorwürfe nützen jetzt auch nichts. Ach, wenn du doch auf mich gehört hättest, wäre das alles nicht so gekommen. Also, ich fahre jetzt zu Irene. Ich war zu dieser Zeit 3 Jahre, 4 Monate und ein paar Tage mit Margot verheiratet. Aber der Gedanke, dass es unter Umständen angenehmer wäre, wenn meine Frau irgendwann für ein paar Stunden nicht in der Nähe sei, also dieser Gedanke war mir bis dahin niemals gekommen. Jetzt kam er mir. Ich benutzte ihre Abwesenheit dazu, einen doppelstöckigen Whisky zu trinken, weil ich einen flauen Magen hatte. Inzwischen hatte, wovon ich natürlich nichts wusste, der telefonische Bericht von Scotland Yard draußen in Crespi Village großes Erstaunen ausgelöst. Verstehen Sie das, Taylor? Was meinen Sie, Chef? Ich meine, welche Verdienste man bei Scotland Yard vorweisen muss, um stellvertretender Leiter der Mordkommission zu werden. Diese blödsinnige Ausrede, die sich dieser Mr. Dickens ausgedacht hat, muss doch einen Schuljungen stutzig machen. Er hat das Milieu für eine Kriminalgeschichte studiert. Sowas. Da haben wir alles hübsch beisammen. Erstens das Motiv, zweitens den Mörder, der den Ermordeten gekannt hat, drittens seine Rückkehr zum Tatort, wo er höchstwahrscheinlich irgendwas gesucht hat, was ihn überführen kann, was wir auch nicht gefunden haben, viertens, dass er von Mr. Singer Rice ausgenommen hat und Scotland Yard lässt den Burschen auf freiem Fuß. Also das ist doch... Unverantwortlich? Was? Ja, genau das. Genau das wollte ich sagen. Also passen Sie auf, Taylor. Wir schauen uns jetzt die Gegend um den Kilometerstein 27 nochmal ganz genau an. Vielleicht entdecken wir, was dieser Schriftsteller dort gesucht hat. Ah, die Brille, von der Sie gesprochen haben. Ach, war Quatsch. Das war Zufall. Sie mag immerhin dem Ermordeten gehört haben, aber was Mr. Dickens wirklich gesucht hat, wird er Mr. Nutting nicht auf die Nase gebunden haben. Kommen Sie! Während Inspektor Cunningham und Sergeant Taylor auf ihren Rädern zum Meilenstein 27 hinausstrampelten, genehmigte ich mir schon den zweiten doppelstöckigen Whisky. Es hatte zu regnen angefangen und es herrschte genau die Stimmung, die zu meiner missmutigen Laune passte. Ach, verdammter Regen. Der hat uns gerade noch gefehlt. Fluchen Sie nicht, Taylor. Wir sind ja gleich da. Na, wenn schon. Der Regen hört deswegen doch nicht auf, Chef. So. Na, steigen Sie doch schon ab, Taylor. Aber wonach sollen wir eigentlich suchen, Chef? Der Regen wird alle Spuren restlos verwischen. Möglich. Aber es gibt auch Spuren, denen kein Regen was anhaben kann. Und wenn ich unter jedem Grashalm sehen muss, um Scotland Yard was auszuwischen, da tue ich alles. Also los, ran an die Arbeit. Ich bin nass bis auf die Haut, Chef. Ja, übertreiben Sie nicht, Taylor, ja? Ich weiß wirklich nicht, wozu das nützlich sein soll. Wieso? Seit wann sind Sie Pessimist? Seit meiner Geburt. Ein idiotischer Regen. Sag ich ja die ganze Zeit, Chef. Nur nicht den Mut sinken lassen, Taylor. Leicht gesagt. Hallo, Inspektor. Was ist denn? Ob das hier irgendwas ist, was wir gebrauchen können? Hä? Was denn? Da. Sehen Sie mal. Ja. Ein Stückchen Papier von einem Briefbogen. Steht was in Maschinenschrift drauf. Nur mit den Großbuchstaben getippt. Bis Samstag M-I-T-T-E-R. Das soll wohl Mitternacht heißen. Das könnte genau das sein, was wir suchen, Taylor. Ja. Denken Sie doch mal an das Motiv, das in Frage kommen könnte. Na? Ah, ein Fetzen des Erpresserbriefes. Genau, Taylor! Währenddem goss ich mir den dritten doppelstöckigen Whisky ein, ahnungslos, was sich über meinem Haupte an drohenden Wolken zusammenbraute. Ich bin nie ein großer Trinker vor dem Herrn gewesen, und so fand mich Margot, als sie von Irene Ramsay zurückkam, schlafend im Wohnzimmer. Hallo, Ed, wach auf. Hilde, Margot, Liebling. Du bist ja betrunken, Ed. Ja, das kann sein. Steck den Kopf unter die Brause, dass du wieder zu dir kommst. Ich bin ja bei dir, Liebes. Ausgezeichnet. Komm. Guten Abend, Mrs. Dickinson. Sie? Mr. Holloway? Entschuldigen Sie, wenn wir schon wieder stören. Guten Abend, Mrs. Dickinson. Guten Abend, meine Herren. Treten Sie bitte ein. Danke. Mein Mann ist gerade... Wer ist denn da, Margot? Margot! Wer ist denn? Oh, hoher Besuch. Ja, guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Guten Abend. Hier haben Sie meine Hände, fesseln Sie mich. Ich habe meinen Freund Alan Ramsay umge... Das möchten Sie wohl gerne, was? Ja. Entschuldigen Sie, Mr. Holloway. Aber ich bitte Sie, Mrs. Dickens, wir sind ein freies Land und jedermann kann sich betrinken, so viel er will. Wenn es mir im Augenblick auch lieber wäre, Ihren Mann bei klarem Verstand anzutreffen. Also mein Verstand, der ist klar wie Kristall, Mr. Holloway. Ja? Womit kann ich Ihnen dienen, bitte? Kommen Sie rein in die gute Stube. Tja, es sind da neue Spuren aufgetaucht, genauer gesagt eine Spur. Ein möglicher Hinweis darauf, dass Sie mit Ihrer Vermutung bezüglich des Tatmotivs recht gehabt haben, Mr. Dickens. Ja, Erpressung, ist ja völlig klar. Das hier wurde in der Nähe des Meilensteins 27 nachträglich noch gefunden. Ein Stückchen Papier, was steht denn drauf? Ja. Bis Samstagmittag. Wir nehmen an, dass es sich um den Erpresserbrief handeln könnte und deshalb wollten wir Sie bitten, etwas auf Ihrer Schreibmaschine zu schreiben. Mr. Dickens. Sie sind ja verrückt. Gehen wir in Ihr Arbeitszimmer. Los. Nein, nicht anfassen. Ja, da bin ich sensibel. So, und nun? Was soll ich jetzt machen? Schreiben Sie das, was auf dem Zettel steht. Also gut. Bis... Samstagmittag. Na, was sagst du nun, Holloway? Da, die drei S sind alle ein bisschen nach oben verrückt. Sehen Sie? Springt einem direkt ins Auge. Das ist doch Wahnsinn. Niemand kommt an meine Maschine ran. Mr. Dickens, pflichtgemäß mache ich Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie von jetzt an sagen, gegen Sie verwendet werden kann. Soll das heißen, dass... Sie stehen unter vorläufigem Arrest, Mr. Dickens. Ed. Tut uns leid, Mrs. Dickens, aber wie die Dinge liegen, sieht es nicht gut aus für Ihren Mann. Teufel, wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich mit der Geschichte nichts zu tun habe? Aber Sie müssen doch zugeben, Mr. Dickens, dass die Identität der Maschinentypen frappierend ist. Ein Zufall. Das alles ist irgendein verrückter Zufall. Und nicht nur einer, Mr. Dickens, wenn es überhaupt ein Zufall ist. Es sind genau drei Zufälle. Erstens, Ihr Ausflug zum Meilenstein 27, den Sie nur gemacht haben wollen, um das Milieu für eine Geschichte zu studieren. Ja, ach, wäre ich doch zum Teufel nie auf diese blödsinnige Idee gekommen. Na, und zweitens, dass Sie den Ermordeten gekannt haben. Und nun, drittens, die Sache mit der Schreibmaschine. Tja, wenn Sie ehrlich sind, dann müssen Sie mir bestätigen, dass dies eine seltsame Häufung von Zufällen ist, Mr. Dickens. Ich könnte Ihnen ja meinetwegen auch zwei abnehmen. Also drei? Nein, also das wäre zu viel verlangt. Dann soll ich mir vielleicht zwei davon aussuchen. Außerdem müssen Sie doch zugeben, Mr. Dings, dass man sich sehr gut vorstellen kann, wie alles vor sich gegangen sein könnte. Sie haben Mr. Ramsay den Erpresserbrief geschrieben. indem sie ihn aufforderten, einen bestimmten Betrag am Meilenstein 27 zu deponieren. Sie haben sich in der Nähe des Meilensteins versteckt. Sie warteten, bis Ramsay kam, das Geld bereitlegte. Na, und dann haben sie... Ja, dann habe ich ihn erschossen. Ja. Warum denn eigentlich? Warum eigentlich? Ja, Sie haben recht. In der Regel lassen Erpresser ihre Opfer am Leben. Schon deswegen, weil es fast nie nur bei einer Erpressung bleibt. Genau. Übrigens war meine Theorie, die ich für meine Geschichte entwickelte, genau umgekehrt. Der Mann, der erpresst wurde, legte sich auf die Lauer und schoss den Erpresser, als er das Geld zu sich nahm, nieder. Wenn Sie also recht hätten, Mr. Nutting, dann müsste ich jetzt im Leichenhaus von Crespi Village liegen und nicht der arme Alan Ramsay. Ja, doch, diese Theorie ist die wahrscheinlichere. Immerhin vorausgesetzt, dass das Motiv stimmt. Und das Stückchen Papier von dem Brief scheint es ja auch zu beweisen. Ja, also demnach hätte also Alan Ramsay den Brief geschrieben und sein Opfer, das wir noch nicht kennen, hat ihn niedergeschossen. Dann müsste Ramsay aber den Brief auf ihrer Maschine getippt haben. Hat er dazu irgendwann Gelegenheit gehabt? Das weiß ich nicht. Vielleicht auf der Party am vergangenen Mittwoch. Ich erzählte ja davon. Ja, wir waren da eigentlich alles anwesend. Ja, also da, außer Margot und mir waren Ellen und Irene Ramsay da, dann Bob und Jenny Callaghan und schließlich noch Tony Stanley als Junggeselle. Also 7 Personen, ja. 4 Männer und 3 Frauen. Kann man sie alle als Freunde bezeichnen? Ich würde eher Bekannte sagen. Bob Callaghan ist ein Kollege von mir und Tony Stanley, den kennen wir nur durch Ellen, als Kaufmann und unterhält irgendein Importbüro, glaube ich. Ja. Besitzen Sie übrigens einen Revolver, Mr. Dickens? Nein, Mr. Nutting. Ich wüsste nicht einmal, wie man mit so einem Ding umgeht. Oh. Ja, ich gebe zu, dass es ein peinliches Eingeständnis für einen Autor von Kriminalgeschichten ist, aber rein privat habe ich immer eine Abneigung gegen Schießwerkzeuge gehabt. Ach, überhaupt gegen Waffen aller Art. Na schön. Ich will Ihnen das einmal glauben, Mr. Dings, obwohl... Hören Sie, Mr. Nutting. Ich will nicht hoffen, dass ich die berühmte Fliege bin, die der Teufel in der Not frisst. Scheint im Moment allerdings so zu sein. Ja, Sie lachen. Ja, für die Dinge nun mal liegen, werden Sie verstehen, dass wir Sie in... vorläufige Haft behalten müssen. Also dagegen protestiere ich. Oh, das wird Ihnen nicht viel nützen. Moment. Hallo, Crocker? Ach, lassen Sie doch Mr. Dickens abholen, ja? Ja, natürlich bleibt er hier. Gut. Mr. Dickens, ich habe einmal gehört, dass Einsamkeit und völliges Ungestörtsein für einen Schriftsteller erstrebenswerte Dinge sein sollen. Na, Sie werden hier beides finden, Mr. Dickens. Vielen Dank. Und so würde ich vorschlagen, der Sache die angenehme Seite abzugewinnen. Ja, möglicherweise wird dieser Aufenthalt in einer Gefängniszelle ganz nützlich für Sie sein. Für Sie und für Ihre Geschichte. Gute Nacht. Tja, mein Name ist Dickens. Edgar Dickens. Ich bin Verfertiger von Kriminalgeschichten. Sie erinnern sich doch noch an mein Missgeschick? Für alle Fälle aber wird es besser sein, wenn ich Ihr Gedächtnis zuerst einmal ein wenig auffrische. Meinen Sie nicht? Also, das war so. Beim Meilenstein 27, auf der Straße von London nach Gravesend, wurde in den Morgenstunden des 18. Oktober die Leiche eines unbekannten Toten gefunden. Als ich diese Meldung einen Tag später in meiner Zeitung fand, war mir gerade wieder mal der Stoff ausgegangen und ich hielt schon nach einer neuen Story Ausschau. Nach zweimaliger Lektüre war ich überzeugt, dass das Verbrechen am Meilenstein 27 genau das war, was ich suchte. Noch am gleichen Tag beschloss ich zwecks Milieustudien an den Tatort zu fahren. Dort wurde ich jedoch von einem gewissen Mr. Singer überrascht, der sich noch meine Autonummer notieren konnte. Wissen Sie noch? Für Scotland Yard war es ein leichtes, mich als den Wagenbesitzer zu ermitteln. Kurz danach konnte auch die Identität des Toten festgestellt werden. Es handelte sich um einen Mann namens Alan Ramsay, Börsenmakler. Die Überraschung für mich war, dass Alan Ramsay zu meinem Bekanntenkreis gehörte. Für Inspektor Nutting, dem stellvertretenden Leiter der Mordkommission bei Scotland Yard, war dies Grund genug, sich mit meiner Person genauer zu beschäftigen. Zu allem Überfluss hatte ich im Hinblick auf meine geplante Geschichte, versteht sich, auch noch das Motiv geliefert. Ein Briefanfang, der wenig später am Tatort gefunden wurde, bestätigte meine Hypothese, dass es sich um Erpressung handeln könnte. Als sich schließlich auch noch herausstellte, dass die Maschinentypen auf dem Papierfetzen mit den Typen meiner eigenen Schreibmaschine identisch waren, war es nur eine Selbstverständlichkeit, dass ich vorläufig in Untersuchungshaft genommen wurde. Nach einer schlaflosen Nacht auf der harten Pritsche wollte ich lieber einen Anwalt zu Rate ziehen. Kurz nach Mittag öffnete sich dann die Zelle für Dr. Clemens King, den einzigen Anwalt in London, den ich beim Namen kannte. Nachdem er sich meinen Bericht angehört hatte, zuckte er mit den Achseln und sagte, er könne im Augenblick nicht viel für mich tun, höchstens, dass er versuchte, für Margot, meine Frau, eine Besuchserlaubnis zu erwirken. Und das gelang ihm auch. Hallo, Ed. Hallo, Margot. Wie geht's dir? Danke. Ich habe mit Mr. Nutting gesprochen. Na und, was sagt er? Nichts Besonderes. Er bedauert, dass alles so gekommen ist. Man wird dich noch heute nach Crespi Village überstellen. Der zuständige Polizeiinspektor besteht darauf. Mein Verlangen, ihn kennenzulernen, lässt mich kaum zur Ruhe kommen. Mein Gott, Ed. Mach dir keine Sorgen, Margot. Früher oder später werden sie mich wieder laufen lassen müssen. Das ist doch klar. Was macht Irene Ramsay? Du kannst dir denken, dass sie fassungslos ist. Am meisten aber, glaube ich, regt sie sich darüber auf, dass man dich in Verdacht hat, Alan getötet zu haben. Sag ihr, dass mir Alans Tod sehr nahe geht. Sag ihr das. Wenn ich nur wüsste, was ich für dich tun kann. Gar nichts. Niemand kann etwas tun. Es muss sich alles von selbst ergeben. Und wie lange kann das dauern? Ich zuckte mit den Schultern. Was hätte ich auch darauf antworten sollen? Kurz nachdem die Besuchszeit um und Margot gegangen war, holte mich dann ein mürrisch dreinblickender Polizist aus meiner Zelle und wir fuhren in einem Dienstwagen hinaus nach Crespi Village. Dort nahm mich Inspektor Cunningham mit großer Erwartung in Empfang. Also, Sie sind Mr. Dickens. Stimmt. Ich freue mich, Sie zu sehen. Und glauben Sie mir, das ist ganz aufrichtig gemeint. Ich glaube es Ihnen, Mr. Cunningham. Sie haben also Ihren Bekannten Alan Ramsay erpresst, Ihnen eine bestimmte Geldsumme beim Meilenstein 27 auf der Straße nach Gravesend zu deponieren. Und wie viel waren es eigentlich? Nicht ein Sixpence, Mr. Cunningham. Wir werden es bestimmt herausbekommen, Mr. Dickens. Ja, Ihre Zuversicht beeindruckt mich. Und als Alan Ramsay das Geld beim Meilenstein 27 hinterlegt hatte, haben Sie ihn hinterrücks niedergeschossen. Womit? Mit meinem Füllfederhalter? Machen Sie hier keine Scherze, ja? Das liegt mir fern, Mr. Cunningham. Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie so gut wie überführt sind. Es steht fest, dass Sie den Erpresserbrief geschrieben haben. Es steht fest, dass Sie für die Mordnacht kein Alibi haben. Und es steht ferner fest, dass Sie... Nun? Das steht einfach fest, dass Sie es waren, Mr. Dickens. Das Beste ist, Sie legen ein Geständnis ab. Es wird Ihnen und uns viele Scherereien ersparen. Ist das klar? Himmel, Herrgott, noch einmal. Hat Ihnen denn Scotland Yard nicht berichtet, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Mr. Ramsay den Brief geschrieben hat? Dass er der Erpresser war und von seinem Opfer erschossen wurde? Warum soll ein Erpresser den Mann, den er eben mit Erfolg um einige Pfunde erleichtert hat, ermorden? Warum sagen Sie denn nichts? Ich will Ihnen den Gefallen gerne tun und etwas sagen, Mr. Dickens. Zum Beispiel Folgendes. Woher wissen Sie, dass die Erpressung erfolgreich war? Wieso? Ich verstehe nicht. Nun, vielleicht war es so, dass Alan Ramsay der Aufforderung, die Summe am Meilenstein 27 zu hinterlegen, nicht nachgekommen ist. Er fuhr vielmehr nur hinaus, um seinen Peiniger unschädlich zu machen, und dabei kam es dann zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Erpresser, nämlich Sie, den Revolver zog und ihn niederschoss. Was halten Sie davon, Mr. Dickens? Aber hören Sie, ich besitze gar keinen Revolver. Ja, das können Sie leicht behaupten. Mein Gott, ich... Das ist alles hoffnungslos. Ich sage nichts mehr. Ja, hoffnungslos für Sie. Da haben Sie vollkommen recht, Mr. Dickens. Abführen! Nun, ich wurde abermals in eine Gefängniszelle gebracht. Der Tag verging, ebenso der nächste, ohne dass irgendetwas geschah. Erst gegen Abend des Donnerstag erschien Inspektor Cunningham und holte mich aus meiner Zelle. Draußen stand ein Dienstwagen mit Londoner Nummer. Los, steigen Sie ein. Wir fahren jetzt nach London. Ich sage Ihnen offen, dass ich nicht damit einverstanden bin. Und es für völlig überflüssig halte, was Chefinspektor Nutting sich da ausgedacht hat. Was hat er sich denn ausgedacht? Das werden Sie bald genug erfahren. Genießen wir die Fahrt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch in keinem so feinen Automobil gesessen. Ja. Die Fahrt, die Inspektor Cunningham in der Tat sichtlich genoss, führte uns zu meiner Überraschung vor das Haus, in dem Margot und ich wohnten. Ehe wir ausstiegen, fiel Cunningham dann noch eine zusätzliche Überraschung für mich ein. Plötzlich nämlich spürte ich um mein rechtes Handgelenk den kalten Druck einer Handschelle, während er, es ist leider meine Pflicht, sagte und die andere Hälfte der Fessel um sein linkes Handgelenk zuschnappen ließ. Gleichsam ein siamesisches Zwillingspaar entstiegen wir dem Auto und traten ins Haus. Im Wohnzimmer fand ich dann eine wahre Volksversammlung vor. Neben Chefinspektor Nutting, Holloway und Sergeant Crocker sowie Margot, meiner Frau, waren Irene Ramsay, Tony Stanley und Bob und Jenny Callaghan anwesend. Bis auf den toten Alan Ramsay, also alle Teilnehmer an der Party vom vergangenen Mittwoch. Mit Inspektor Cunningham und mir waren es alles in allem 10 Personen. Mr. Nutting runzelte, als wir eintraten, die Stirn und kam auf uns zu. Sie übertreiben, Mr. Cunningham. Lassen Sie den Firlefanz. Dabei deutete er auf die Handschellen, worauf Mr. Cunningham mich, während sein Gesicht gleichwohl Protest ausdrückte, wieder von ihnen befreite. Meine Herrschaften, ich habe Sie hierher gebeten, weil ich mir davon einiges für die Aufklärung des Mordes an Mr. Ramsay verspreche. Sie wissen, dass Mr. Dickens in den scheußlichen Verdacht geraten ist, diesen Mord begangen zu haben, und ich nehme an, dass Sie alle helfen wollen, damit dieser Verdacht aus der Welt geschafft wird. Ich protestiere, Mr. Nutting. Es ist durchaus nicht meine Absicht, Mr. Dickens vom Verdacht des Mordes zu reinigen. Im Gegenteil, ich bin davon überzeugt. Ja, ja, ich nehme Ihren Protest zur Kenntnis, Mr. Cunningham. Bitte Sie aber um Verständnis für meine Absicht. So, und die wäre? Es handelt sich um die Party, die vergangenen Mittwoch hier stattfand. Ich möchte Ihren Verlauf gerne rekonstruieren. Darf ich Sie bitten, meine Herrschaften, alle die Plätze einzunehmen, die Sie damals innehalten? Wo saßen Sie, Mrs. Dickens? Hier auf der Couch. Hm? Mrs. Ramsay? Ich glaube, ich saß hier unter der Lampe. Mr. und Mrs. Callaghan? Ich saß auch auf der Couch und zwischen Margot und mir saß Bob. Stimmt, genau. Mr. Stanley? Ja, anfangs saß ich Mrs. Ramsay direkt gegenüber, hier. Was heißt anfangs? Nun, später saß ich einige Zeit dort beim Rauchtisch, übrigens mit Ellen zusammen. Mit Mr. Ramsay? Ja. Aha. Na gut, wir werden darauf zurückkommen. Wo saßen Sie, Mr. Dickens? Zwischen Irene und Ellen Ramsay. Also saß Mr. Ramsay hier zwischen Ihnen und Mr. Stanley? Ja. Gut, das wäre also die Sitzordnung. Nun meine erste Frage. Was haben Sie getan? Ich meine, saßen Sie nur so beisammen oder haben Sie irgendein Spiel gespielt? Oder? Ja, wir haben Rommy gespielt. Ja, wie lange? Vielleicht eine halbe Stunde oder etwas mehr. Wir hatten damit angefangen, bevor die Übertragung des Fußball-Länderspieles kam, und setzten das Spiel dann hinterher fort. Bis circa kurz nach 11? Ja. Und während des Spiels verließ natürlich niemand den Raum, oder? Sie, Mrs. Dickens? Ja, ich holte etwas zu trinken aus der Küche. Und als das Spiel zu Ende war? Ich nehme an, der eine oder andere wird aufgestanden sein, um sich die Beine zu vertreten, oder? Ja, natürlich. Ich habe eine Weile Luft geschnappt draußen auf dem Balkon. Allein? Zuerst ja, dann kam Mrs. Ramsay hinaus und wir haben uns ein paar Minuten unterhalten, aber es war ziemlich kalt und so gingen wir bald wieder hinein. Erinnert sich jemand, was geschehen ist, während Mr. Dickens und Mrs. Ramsay auf dem Balkon waren? Mein Gott, geschehen? Was soll denn geschehen sein? Gar nichts ist geschehen. Wir tranken und unterhielten uns. Der Wein war sehr gut, nicht wahr, Bob? Stimmt, genau. Und Mr. Ramsay? War er die ganze Zeit im Zimmer? Ja, ich sagte ja vorhin schon, dass Ellen und ich dort in der Ecke beim Rauchtisch saßen. Schön, Mr. Stanley. Bleiben wir einen Augenblick bei Ihnen. Sie haben sich doch mit Mr. Ramsay über irgendetwas unterhalten, nicht wahr? Ja, natürlich. Darf ich fragen, worüber? Über seine Geschäfte. Er beklagte sich darüber, dass sie nicht sehr gut ging. Ich glaube, er hatte sich auf der Börse ein bisschen übernommen. So, können Sie das präzisieren? Naja, er sprach nur so im Allgemeinen, ohne mehr Details zu nennen. Jedenfalls war er im Druck wegen zweier Wechsel, die am 1. November fällig wurden. Und er streckte seine Fühler aus, ob ich ihm helfen könnte. Er sagte es nicht direkt, verstehen Sie, aber ich verstand, worauf er hinaus wollte. Und wie reagierten Sie? Ja, ich glaube, er überschätzte meine finanziellen Möglichkeiten. Und so habe ich versucht, ihm beizubringen, dass er bei mir an der falschen Adresse war. Ja, ja. Sie selbst sind Kaufmann, Mr. Stanley, nicht wahr? Ex und Import, ja. Ich unterhalte ein Büro in der City. Hatten Sie mit Mr. Ramsay je irgendwelche Geschäftsbeziehungen? Nein. Nicht? Was machte Mr. Ramsay während Ihrer Unterhaltung für einen Eindruck auf Sie? Nun, ich habe ja schon gesagt, dass er in finanziellen Schwierigkeiten zu sein schien. Er war ziemlich nervös, obwohl er sich bemühte, es nicht zu zeigen. Haben Sie sich die ganze Zeit nur über finanzielle Dinge unterhalten? Nein. Später... Später? Nun? Ich möchte das nicht hier so vor allen Leuten sagen. Handelt es sich um etwas, was Sie in seinem Interesse nicht sagen wollen? Ja. Dinge privater Natur? Ja, sehr privater Natur. Gut, wir werden das nachher unter vier Augen noch besprechen. Wie lange saßen Sie mit Mr. Ramsay beim Rauchtisch? Vielleicht 15 Minuten. Was taten Sie dann? Ich ging wieder zu den anderen und setzte mich an meinen früheren Platz. Und Mr. Ramsay? Er blieb beim Rauchtisch sitzen. Ich glaube, er hat dann in irgendwelchen Illustrierten gelesen. Mrs. Ramsay? Ja. Haben Sie bemerkt, dass Ihr Mann an jenem Abend besonders nervös war? Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Er war ja eigentlich die ganze Zeit etwas nervös. Ich ahnte, dass es mit seinen Geschäften zusammenhing, aber ich habe ihn nicht danach gefragt. Er wollte nicht, dass ich mich darum kümmerte. Unser Leben, aber das geht niemandem etwas an. Der ist tot, er ist ermordet. Das ist so furchtbar. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, meine Herrschaft? Bitte um etwas Geduld. Ja? Mr. Stanley? Bitte? Würden Sie mich einen Augenblick in Mr. Dickens Arbeitszimmer begleiten? Gern. Sie müssen vielmals entschuldigen. So, jetzt sind wir unter uns, Mr. Stanley. Was war es, worüber Sie vorhin nicht sprechen wollten? Naja, also... Ellen machte mir so Andeutungen. Über seine Ehe, vermute ich. Ja. Es stand nicht gut damit. Aber das wusste ich eigentlich schon vorher. Und? Er beklagte sich über seine Frau. Er hatte sie im Verdacht, dass... Es ist mir wirklich nicht angenehm, Mr. Nutting, darüber zu sprechen. Ja, das verstehe ich, Mr. Stanley. Ich will Ihnen helfen. Mr. Ramsay hatte seine Frau im Verdacht, dass sie ihm untreu war. Ja. War es ein allgemeiner Verdacht? Oder machte er konkrete Angaben? Ja, das ist es ja. Er sagte, er glaube, dass Irene und Ed... Was, Mr. Dickens? Ja, das meinte er. Ich muss Ihnen gestehen, dass mich das außerordentlich überrascht. Und für Mr. Dickens ist das nicht sehr erfreulich. Wenn nun auch noch das Motiv Eifersucht in Erscheinung tritt. Na. Glauben Sie denn, Mr. Nutting, dass es Ed getan hat? Leider kommt es auf das, was ich glaube, nicht an, Mr. Stanley. Würden Sie bitte die Güte haben, hinüberzugehen und mir Mr. Dickens hereinzuschicken? Gerne. Danke. Hinterlegen Sie ist Samstag, Mitternacht, beim Meilenstein 27. Sie wollten mich sprechen, Mr. Nutty? Ja, ich... Ach, Mann, was ist los, Cunningham? Nur 2 Sekunden habe ich ihn aus den Augen gelassen und schon dachte ich, er sei abgehauen. Ja, das würde Ihnen gerade ins Konzept passen, wie wenn ich die Nerven verlieren und ausreißen würde. Aber darauf können Sie lange warten. Ich mache Sie drauf aufmerksam. Aber meine Herren, ich bitte Sie. Mr. Dickens, ich habe eine Frage an Sie, die Ihnen vielleicht merkwürdig erscheinen wird. Wann haben Sie dieses Farbband für Ihre Maschine gekauft? Das Farbband? Ja. Das ist, glaube ich, noch ziemlich neu. Ja, das fiel mir auch auf. Warum fragen Sie denn? Na, also wann haben Sie es gekauft? Ja, warten Sie mal, das war letzte Woche am Montag oder Dienstag. Können Sie das beweisen? Beweisen? Ja. Ja, das kann ich ja. Moment, ich habe auch Papier, Bleistifte und Ähnliches gekauft und mir eine Rechnung geben lassen wegen der Steuer, Sie verstehen? Ich verstehe. Moment mal. Hier, da ist sie. Ja, ich sehe. Maschinenpapier, Kohlepapier, ein Farbband. Quittiert am 12.10. Schön. Ich habe eben die Worte, die auf dem Papierfetzen stehen, den Mr. Cunningham bei Meilenstein 27 gefunden hat, noch einmal hier getippt. Wenn Sie nun die beiden Schriftbilder miteinander vergleichen, dann werden Sie finden, dass die Schrift auf dem vermutlichen Erpresserbrief ziemlich blass, diese hier aber dunkel und sehr deutlich ist. Tja, und? Wenn Sie das neue Farbband nun am Montag gekauft und eingespannt haben, dann... Oh ja, ich verstehe. Sie meinen, dass dann der Brief gar nicht am vergangenen Mittwoch geschrieben worden sein kann. Ja, daran kann der Regen schuld sein, Mr. Nutty. Immerhin hat der Papierfetzen eine ziemliche Weile dort im Gras gelegen und... Nein, nein. Als dieser Brief geschrieben wurde, war das Farbband schon stark abgenutzt. Die Buchstabenränder sind scharf in das Papier gedrungen und haben es stellenweise fast durchgeschlagen. Richtig, Mr. Dickens. Ja, ja, nun, wenn schon. Das bedeutet eben, dass der Erpresserbrief nicht am Mittwoch, sondern irgendwann vorher geschrieben worden ist. Was wollen Sie damit beweisen, Mr. Nutty? Im Moment nicht viel, Cunningham. Es wird nicht einfach sein, festzustellen, wann der Brief nun wirklich geschrieben wurde. Es ist doch völlig gleichgültig, wann Mr. Dickens diesen Brief getippt hat. Tja... Wenn es Mr. Dickens war. Daran zweifle ich keinen Augenblick. Hm. Ja. Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, dass diese Zusammenkunft hier völlig sinnlos ist. Der reinste Volksauflauf. Und wozu? Mr. Dickens hat sich diese Geschichte mit der Party doch nur zunutze gemacht, weil er es darauf abgesehen hat, irgendjemand anderen zu verdächtigen. Zumal ja auch Mr. Ramsay hier war, der nicht mehr in der Lage ist, sich dagegen zu wehren, dass man ihn zum Erpresser stempeln will. Beenden wir den Abend, der nicht als verschwendete Zeit war. Da muss ich Ihnen widersprechen, Mr. Cunningham. Für mich war er sehr aufschlussreich. So? Ja. Und inwiefern? Ja, es sind da einige neue Gesichtspunkte aufgetaucht. Was für Gesichtspunkte? Mr. Dickens, es tut mir leid, dass es ganz so aussieht, als ob Sie immer tiefer in die Geschichte hineinschlitterten. Wieso? Weil ein neues Motiv aufgetaucht zu sein scheint. Ein Motiv, das Sie... noch mehr belastet. Ich verstehe Sie nicht. Was für ein Motiv? Wie stehen Sie eigentlich zu Mrs. Ramsay? Zu Mrs. Ramsay? Ja. Was soll das heißen, wie ich zu ihr stehe? Genau das, was die Frage meint. Sind Ihre Beziehungen zu der Frau des Ermordeten besonderer Art? Wollen Sie damit andeuten, dass Mr. Ramsay hatte den Verdacht, dass Sie und seine Frau... Aber das ist doch Quatsch! Woher wollen Sie denn plötzlich wissen, dass Ellen diesen Verdacht gehabt hat? Er hat zu Mr. Stanley davon gesprochen, auf jener Mittwochparty. Das hat Ihnen Tony Stanley gesagt? Ja, vor ein paar Minuten. Aber das ist doch völlig... Außerordentlich interessant ist das, Mr. Dickens. Ach, zum Teufel, ich sage Ihnen... Also besser, Sie sagen jetzt nichts, Mr. Dickens, das könnte Ihre Lage nur noch verschlimmern. Ja, aber ich... Führen Sie Mr. Dickens wieder hinaus, Mr. Cunningham, und bitten Sie Mrs. Ramsay, mir ein paar Minuten zur Verfügung zu stellen. Gern, Herr Chefinspektor. Himmel, nochmal, seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Ja, ja, schon gut, schon gut. Verrückt. Das will mir einfach nicht in den Schädel, dass er es wirklich gewesen ist. Und doch, es sieht so aus. Sie wollen mich sprechen, Mr. Nutting? Ja, Mrs. Ramsay. Ich bedauere sehr, dass ich Ihnen eine Frage stellen muss, die Sie vielleicht verletzen wird. Aber nun, ich will es kurz machen. Welches Verhältnis verbindet Sie mit Mr. Dickens? Wie meinen Sie das? War meine Frage nicht klar genug? Verhältnis? Das klingt ja so, als ob... als... Nun? Wir sind Bekannte. Seine Frau war meine Schulfreundin. Ja, das ist mir bekannt. Ich mag ihn gern, wenn Sie das meinen. Aber ich verstehe nicht, warum Sie mir diese Frage stellen. Weil sie wichtig ist, Mrs. Ramsey, sehr wichtig. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen in ihn verliebt. Aber wen geht das etwas an? Niemand, die Polizei am allerwenigsten. Wenn Mr. Dickens nicht unter dem Verdacht stünde, ihren Mann getötet zu haben, wäre das völlig richtig. Aber wie die Dinge nun einmal liegen... Aber das ist doch Wahnsinn, Etta. Ich meine, Mr. Dickens hat überhaupt keine Ahnung davon, dass ich... Verstehen Sie, das ist ein völlig einseitiges Gefühl. Er weiß nichts davon. Ich müsste mich zu Tode schämen, wenn er etwas davon erführe. Sie waren nicht sehr glücklich in Ihrer Ehe, nicht wahr? Nein. Ich habe Alan hassen gelernt, wenn Sie verstehen, was das bedeutet. Und weil sein Tod Mr. Dickens in den Verdacht gebracht hat, ein Mörder zu sein, deswegen hasse ich ihn mehr als je zuvor. Danke, Mrs. Ramsey. Sie können jetzt nach Hause gehen. Sagen Sie das bitte auch den anderen. Gute Nacht. Ach, untersuchen Sie doch, Mrs. Dickens zu mir zu kommen. Armer Mr. Dickens. Oh, Mrs. Dickens, ich habe um Entschuldigung zu bitten, dass Sie diesen Abend über sich ergehen lassen mussten, aber ich hoffte wirklich, dass dabei etwas herauskommen würde, was Ihren Mann entlastet. Leider ist das nicht der Fall, im Gegenteil. Wieso im Gegenteil? Weil nun noch ein zweites Motiv aufgetaucht zu sein scheint, das gegen ihn spricht. Was für ein Motiv? Ich fürchte, dass der Staatsanwalt, sollte Erpressung sich nicht beweisen lassen, seine Anklage auf das Motiv Eifersucht stellen wird. So könnte man es wenigstens nennen. Eifersucht? Ja. Was ist denn da los? Mr. Lessing! Ja, Cunningham, was gibt's denn? Dickens! Verdammt nochmal, warum haben Sie mir gesagt, dass ich ihm die Handschellen absehen soll? So, was ist denn passiert? Er ist fort! Abgehauen! Vom Balkon runter in den Garten gesprungen! Oh Gott, ey! Warum? Tja, meine Damen und Herren, ich weiß heute noch nicht, was damals plötzlich in mich fuhr. Es muss eine Art Koller gewesen sein, wie ich so dastand und sich meine Gäste verabschiedeten. Da kam es über mich. Mit zwei Sätzen war ich auf dem Balkon und schwang mich über das Geländer. Es erschien mir plötzlich wie eine Sünde, wenn ich die Gelegenheit nicht nützte. Freilich strafte ich mich damit selber lügen, weil ich kurz zuvor Inspektor Cunningham ja vorgeworfen hatte, es würde ihm in sein Konzept passen, wenn ich die Nerven verlöre und abhaute. Aber nun passte es ihm offensichtlich gar nicht. Das haben Sie zu verantworten, Mr. Nuttin. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ach, regen Sie sich nicht auf, weit wird er nicht kommen. Schön. Wenn Sie ihn dann aufgegriffen haben, lassen Sie wieder von sich hören. Ich fahre jetzt nach Hause, lege mich ins Bett und mache eine Spitzkur. Gute Nacht. Gute Besserung. Das war nicht gerade schlau von Ihrem Mann, Mrs. Dickens. Aber muss es denn immer ein Zeichen von Schuld sein, wenn jemand eine Gelegenheit zur Flucht nützt? Nicht immer, aber doch meistens. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass es Ihre Pflicht ist, uns unverzüglich davon zu unterrichten, wenn Ihr Mann auftauchen sollte. Aber ich weiß natürlich auch, dass Sie es nicht tun würden. Reden Sie ihm also gut zu, wenn Sie ihn sehen. Früher oder später fassen wir ihn doch. Tja, gute Nacht. Ich hätte diesem Schriftsteller wirklich mehr Grütze zugetraut. Dass er so verrückt sein würde, abzuhauen, also darauf wäre ich nicht gekommen. Ja, es ist eben nicht so leicht, sich in einen Mann hineinzudenken, der unter Mordverdacht steht. Jedenfalls ist es jetzt klar, dass er der Mörder ist. Oder, Chef? Na, Sie Crocker waren von Mr. Dickens Schuld ja von Anfang an überzeugt. Allerdings. Ich weiß nicht. Mir gefällt das alles nicht. Warum sollte Dickens Ramsey erpresst haben? Wo er doch wissen musste, dass der finanziell im Druck war. Tja, Die umgekehrte Theorie ist eben doch die einleuchtendere. Sie meinen, dass Remse der Erpresser war? Mhm. Aber dann hätte er sich doch an ein anderes Opfer gemacht und nicht an Dickens. Ich wette, dem bringt seine Schriftstellerei gerade so viel ein, dass er sein Auskommen hat, mehr nicht. Ja, und dann dieses zweite Motiv. Was für ein zweites Motiv, Chef? Mr. Stanley sagte mir, Ellen Ramsey habe den Verdacht gehabt, dass seine Frau und Mr. Dickens... Ja, Sie verstehen. Ach so. Sieh mal einer an. Offen gesagt, mich stört dieses zweite Motiv. Weshalb? Weil Mord in der Regel nur ein Motiv hat. Je mehr, umso besser, Chef. Diese Redensart trifft nicht immer zu Crocker. Wieso? Weil es Situationen gibt, wo weniger zugleich mehr bedeutet. Das verstehe ich nicht. Na, ich verstehe es im Augenblick selbst noch nicht. Ganz. Nachdem ich, meine Herrschaften, also wohlbehalten gelandet war und mit drei Sprüngen im Schlagschatten des Hauses untergetaucht war, sah ich auch schon, dass Sergeant Crocker zur gleichen Landung ansetzte wie ich. Er versuchte sich zu orientieren, sprang durch den Garten und verließ ihn durch die hintere Pforte. Er dachte wohl, ich hätte so schnell wie möglich das Weite gesucht. Aber ich folgte ihm erst jetzt, sah, dass er sich nach rechts gewandt hatte und lief nach links, davon in Richtung Islington Square. Irene Ramsay wohnte in der Norfolk Street, 30 Minuten Weg zu Fuß. Ich beschloss, die 30 Minuten auf mich zu nehmen. Mein Gott, Ed, warum sind Sie bloß davon gelaufen? Gesprungen, um präzise zu sein. Und was werden Sie jetzt tun? Es ist mir leider zu spät eingefallen, dass ich keinen Penny bei mir habe. Ja, so wie ich jetzt aussehe, da bin ich spätestens morgen früh wieder im Knast. Ich mache Ihnen jetzt erstmal heißen Tee, sonst holen Sie sich noch eine Lungenentzündung. Sehen Sie, entschuldigen Sie mich für einen Augenblick. Verflucht nochmal. Jetzt ist es weg. Haben Sie hier irgendwo eine Zigarette, Irene? Auf der Anrichte. Ah ja, ich sehe schon, danke. Das ist die erste seit mehr als 48 Stunden. Mein Gott, Ed, mir fiel gerade ein, dass Scotland Yard Sie vielleicht hier suchen könnte. Warum ausgerechnet bei Ihnen, Irene? Ich will Ihnen keine Unannehmlichkeiten machen. Ich muss sofort weg. Aber nein, Ed, Sie müssen den Anzug wechseln. Bestimmt wird Ihnen etwas von Ellens Sachen passen. Ich hole Ihnen, was Sie brauchen. Danke. Ich glaube, ich bin ziemlich verrückt. Jetzt ist wirklich so etwas Ähnliches in mir wie Sehnsucht nach einer Gefängniszelle aufgewacht. So. Da ist ein Anzug, ein Mantel und etwas Wäsche. Danke, aber es ist besser, wenn ich keinen Koffer nehme, damit fällt man auf. Der Anzug genügt und vielleicht eine Krawatte. Ja, und der Mantel. Ach, der Tee. Entschuldigen Sie mich, Ed. Idiotische Geschichte. Wenn Scotland Yard hier aufkreuzt, naja, dann gute Nacht. Mal sehen, ob der Anzug passt. Was Krawatten betrifft, hatte Ellen schon immer einen ganz guten Geschmack. So. Danke. Jetzt trinken Sie erstmal den Tee. Hier ist doch Rum. Bitte bedienen Sie sich. Vielen Dank. Na, heiß. Das ist gut. Ja, meinen Anzug, Irene, den bringen Sie am besten morgen Margot. Das ist nicht gut, wenn er hier bei Ihnen bleibt. Ja, ja. Aber wohin wollen Sie eigentlich gehen? Tja, irgendwohin. Bleiben Sie doch hier, Ed. Bitte? Ja, hier wird sie niemand finden. Unterm Dach gibt es einen Trockenboden, der nicht mehr benutzt wird. Dort können Sie sich verstecken. Sie haben aber eine romantische Ader, Irene. Niemand kann jetzt mehr etwas für Sie tun, Ed. Nicht mal Margot. Nur ich. Gewiss, Serena, aber... Hören Sie, Mr. Nutting sagte mir, dass vor einigen Jahren eine polizeiliche Ermittlung gegen Allen lief und dass Sie deswegen auch seine Fingerabdrücke besaßen. Haben Sie eine Ahnung, weshalb sich die Polizei damals für ihn interessierte? Nein. Das war vor meiner Zeit. Ich glaube, irgendeine anonyme Anzeige. Oh ja, Allen sollte Wertpapiere unterschlagen oder veruntreut haben. Aber sie konnten ihm damals nichts nachweisen, sodass die ganze Sache im Sand verlief. Und wurde der anonyme Anzeiger ermittelt? Nein, ich glaube nicht. Aber irgendwann muss Allen diesen Erpresserbrief auf meiner Maschine geschrieben haben. Aber wann? Wenn nicht letzten Mittwoch auf der Party? Es ist ziemlich lange her, dass ihr vorher bei uns wart. Das war an Margots Geburtstag. Erinnern Sie sich? Ach ja, ja. Das war am 18. August. Ich begreife nicht, warum Allen den Brief damals geschrieben haben soll, um ihn erst 2 Monate später zu benutzen. Das ist doch unlogisch. Ed, glauben Sie wirklich, dass Allen ein Erpresser war? Er oder ich, Irene. Und was glaubt Scotland Yard? Ja, Mr. Nutting war auf meiner Seite, das weiß ich. Jedenfalls bis zu dem Augenblick. Ja, also wie kam Allen dazu anzunehmen, dass Sie und ich... Wir haben uns einmal deswegen gestritten. Und aus Trotz sagte ich, dass ich sie liebe, Ed. Das stimmt ja auch. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Wohin denn? Mitten in der Nacht? Gut, dass es Nacht ist. Ja, und morgen? Was werden Sie morgen tun, Ed? Es wird sich alles finden. Gute Nacht, Irene. Viel Glück. Nun, Sie können es mir glauben, meine Herren, dass ich ziemlich schwach in den Knien geworden war. Irene war in Margots Alter und sie war nicht weniger hübsch als sie. Naja, als ich ins Freie trat, atmete ich tief durch und ging die Norfolk Street hinab. Ich fuhr mit der Subway am Waterloo-Bahnhof, wo ich auf gut Glück eine Fahrkarte nach St. Albans gelöst hatte. Dort traf ich kurz vor Mitternacht ein und nahm mir im erstbesten Hotel ein Zimmer. Das Bett war weich und so schlief ich als Mr. Herbert Wilson bis in den späten Vormittag des 23. Oktober hinein. Ich ließ mir das Frühstück und eine Londoner Morgenzeitung auf mein Zimmer bringen. Als ich die Zeitung aufschlug, lächelte mir von der zweiten Seite mein Konterfei entgegen. Sie werden verstehen, dass dieser Umstand meinem weiteren Aufenthalt in dem Hotel abträglich war. Ich bezahlte daher eine Viertelstunde später meine Rechnung, wobei ich die offensichtliche Kurzsichtigkeit des Portiers pries und war froh, als ich wieder im Freien war. Ich verließ mich auf meinen guten Stern, verbrachte den Tag in abseitigen Ecken verschiedener Kaffeehäuser und ging gegen 6 Uhr abends zum Bahnhof, um den nächsten Zug nach London zu nehmen. 7:45 verließ ich den Waterloo-Bahnhof und fuhr mit einem Taxi bis in die Nähe der Norfolk Street. Ich hatte den Entschluss gefasst, auf Irene Ramseys Angebot zurückzukommen, den Trockenboden, der nicht mehr benutzt wurde, als Unterschlupf zu wählen. Es blieb mir ja, wie die Dinge lagen, auch gar nichts anderes übrig. Bin ich froh, dass Sie zurückgekommen sind, Ed. Ich hatte solche Angst, dass man Sie inzwischen gefasst haben könnte. Ich komme mir ziemlich egoistisch vor. Ach, das brauchen Sie nicht, Ed. Ich helfe Ihnen doch gern. Danke. Was hat übrigens Margot gesagt? Margot? Mhm. Ich habe noch nicht mit ihr gesprochen. Ich dachte mir, es ist das Beste, wenn sie so wenig wie möglich weiß. Dann kann sie sich nicht verraten, verstehen Sie? Darum habe ich ihren Anzug auch noch nicht zurückgebracht. Aber Sie hätten sich von Margot das Geld zurückgeben lassen sollen, Irene. Es hat doch Zeit. 100 Pfund? Die werden Sie jetzt selber brauchen. Was ist das übrigens für eine Geldtasche? Sie gehört sicher Allen. Da war ein kleiner Zettel drin. Hier, sehen Sie, er steckte im Fach für das Kleingeld. Da steht eine Telefonnummer drauf, Richmond 4661. Wissen Sie, was das für eine Nummer ist? Keine Ahnung. Ja, glauben Sie, dass das was Wichtiges ist? Keine Ahnung. Ich werde mal anläuten, um zu sehen, wer sich meldet. Oder, nein, besser tun Sie es, Irene. Ja, gern. Hallo? Mit wem spreche ich? Wie bitte? Oh, entschuldigen Sie, ich habe falsch gewählt. Nun? Ein gewisser Mr. Harris. Harris? Haben Sie eine Ahnung, wer das ist? Nein. Aber er muss ja im Telefonbuch stehen. Warten Sie einen Augenblick. Hemden. Harris. Oh, da gibt's eine ganze Menge. Wie war die Nummer nochmal? Richmond 4661. Ach ja, hier. Harris Anthony, Privatdetektiv. Ach. Wozu mag sich Ellen diese Nummer notiert haben? Ich werde versuchen, es morgen rauszubekommen. Nein, Ed, ich werde hingehen. Und was werden Sie sagen? Mir wird schon irgendwas einfallen. Hier ist der Schlüssel zum Trockenboden. Ich danke Ihnen, Irene. Es steht ein Feldbett oben und Sie werden ein Kopfkissen und zwei Wolldecken finden. Machen Sie kein Licht im Treppenhaus. Der Boden liegt direkt über diesem Zimmer. Wenn Sie etwas brauchen, dann klopfen Sie nur gegen den Fußboden. Warum haben Sie das getan, Ed? Dankeschön, Irene. Gute Nacht. Mrs. Ramsey, was kann ich für Sie tun? Ich bin nicht sicher, ob Sie wissen, wer ich bin. Mein Mann... Ja, ich bin im Bilde. Ihr Mann ist vor einigen Tagen gestorben. Mein herzliches Beileid. Wie Sie ja wissen werden, habe ich ihn gekannt. Ja, und eben deswegen bin ich hier. Es handelt sich um jene Angelegenheit, weswegen mein Mann Ihre Dienste in Anspruch genommen hat. Das hat sich inzwischen erledigt. Es ist so, Mr. Harris, dass mein Mann mir kurz bevor er starb. Nun, er hat mir damals zum ersten Mal etwas von dieser Sache erzählt, wissen Sie. Ich wusste nichts davon. Und er hat mir auch nicht alles erzählt. Ich glaube aber, ich habe ein Recht darauf, alles zu erfahren. Sie verstehen mich doch. Gewiss, Mrs. Ramsey. Also, weshalb hat er Ihre Dienste in Anspruch genommen? Ja. Ihr Mann ist im Jahre 1959 anonym angezeigt worden, Wertpapiere verschiedener Klienten, wie soll ich sagen, veruntreut zu haben. Das ist mir bekannt. Nun, es war so, dass Ihr Mann diese Wertpapiere nicht etwa unterschlagen hatte, sondern einige von ihnen lediglich nicht mit dem vom Besitzer erhofften Gewinn veräußert hatte. Jedenfalls wurde die polizeiliche Untersuchung damals eingestellt und Ihr Mann kümmerte sich nicht weiter darum, bis er vor etwa einem Jahr wieder auf die Angelegenheit stieß. Wodurch? Das hat er mir leider nicht gesagt. Er beauftragte mich lediglich, Nachforschungen anzustellen, wer der Initiator der anonymen Anzeige aus dem Jahre 1959 gewesen sein könnte. Einen Augenblick, ich will nur den Akt heraussuchen. Es war ein schwieriger Fall, weil inzwischen viel Zeit vergangen war. Aber ich... da ist der Akt. Tja, es handelte sich um Wertpapiere, die Ihr Mann von insgesamt 7 Personen zu treuen Händen erhielt. 4 von ihnen schieden nach meinen Ermittlungen aus dem Kreise der Verdächtigen aus. Es blieben Paul Harrison, Mrs. Violet Granger und Robert Callaghan übrig. Bob Callaghan? Ja, Ihr Mann sagte mir, dass Mr. Callaghan zum Kreis Ihrer Bekannten zählt. Ich nahm ihn mir deshalb besonders gründlich vor, kam aber zu dem Ergebnis, dass er am allerwenigsten Grund hatte, Ihren Mann anonym anzuzeigen, weil seine Wertpapiere seinerzeit mit Gewinn verkauft werden konnten. Mrs. Violet Granger hatte allerdings ziemliche Verluste erlitten. Ebenso Mr. Paul Harrison. Mrs. Granger war auf ihren Mann schlecht zu sprechen. Sie stritt jedoch entschieden ab, irgendetwas gegen ihren Mann unternommen zu haben. Ich erinnere mich, dass sie sagte, sie hätte eben 750 Pfund auf dem Altar der Dummheit geopfert. Und dann sagte sie noch, sie würde sich nie wieder mit Börsenspekulationen einlassen. Mr. Paul Harrison schließlich war inzwischen nach Kanada ausgewandert und es dauerte geraume Zeit, bis ein Kollege von mir sich dort mit ihm in Verbindung setzen konnte. Mr. Harrison sagte, dass er Verluste mit Aktien erlitten hatte, gab aber zugleich zu, dass daran ihr Mann nicht Schuld hatte, weil er auf seine Anweisung gehandelt hatte. Ja, das war der Stand meiner Nachforschungen, als ihr Mann mich vor etwa 2 Monaten aufsuchte und überraschenderweise bat, die Angelegenheit nicht weiter zu verfolgen. Ja, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann, Mrs. Ramsey. Ich danke Ihnen, Mr. Harris. Dürfte ich wohl um eine Abschrift Ihrer Unterlagen bitten? Sie wurden Ihrem Mann seinerzeit ausgehändigt. Leider konnte ich sie unter seinen Papieren nicht finden. Gut, ich werde eine neue Abschrift anfertigen lassen und sende sie Ihnen dann per Eilboten zu. Ist Ihnen das recht? Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen, Mr. Harris. Auf Wiedersehen, Mrs. Ramsey. Bob Callaghan steht also auch auf der Liste. Merkwürdig, nicht wahr? Weiß nicht. Bob? Kann mir nicht vorstellen, dass er imstande wäre, einen Menschen kaltblütig über den Haufen zu schießen. Jedenfalls nicht, ohne vorher Jenny um Rat gefragt zu haben. Komisch, dass Alan Mr. Harris' Nachforschungen, ohne das Endergebnis abzuwarten, plötzlich einstellen ließ. Warum? Ja, das konnte mir Mr. Harris auch nicht sagen. So, dann der Zeitpunkt. Wieso? Mr. Harris sagte doch, dass Alan vor ungefähr 2 Monaten bei ihm war und ihm den Auftrag entzogen hat. Ja. Also etwa Mitte August. Wenn wir nun mit der Vermutung recht haben, dass Alan den Erpresserbrief auf meiner Maschine geschrieben hat, als ihr zu Margots Geburtstag bei uns wart. Ja, das war am 18. August. Dann könnte man daraus schließen, dass Alan die Nachforschung deshalb einstellen ließ, weil er inzwischen erfahren hatte, was er durch Mr. Harris zu erfahren hoffte. Ja, den Namen des Mannes also, der ihn 1959 anonym angezeigt hat. Ja. Und Sie meinen... Ich meine, dass Alan beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und sich durch die Erpressung zu rächen. Er tippte an Margots Geburtstag den Brief und... Ja, aber es bleibt mir nach wie vor unverständlich, warum er ihn erst 2 Monate später benutzt hat. Tja. Sollte er ihn die ganze Zeit bei sich getragen haben? Das war doch ziemlich gefährlich, nicht? Tja, allerdings... Aber er könnte Gründe gehabt haben, ihn nicht gleich zu benutzen. Das könnte ja zum Beispiel bedeuten, dass er Skrupel hatte, dass ihm Bedenken kamen, seinen Plan auszuführen. Als sich dann aber seine finanzielle Lage immer mehr verschlimmerte, da hat er den Brief abgeschickt. Fest steht jedenfalls, dass dieser anonyme Anzeiger von 1959 ein gutes Objekt für Erpressung war, weil er Alan wegen der falschen Anschuldigung von damals fürchten musste und auf alles eingehen würde, was Alan verlangte. Aber wer ist dieser Mann? Wenn wir das wüssten, Irene. Wer kann das sein? Mr. Harris' Eilbote? So schnell? Und vielleicht... Seien Sie still, Ed. Ich sehe mal nach. Wer ist draußen? Es ist... Nun? Chefinspektor Nutting. Thank you. Es kann, glaube ich, nicht schaden, wenn ich mich Ihnen heute noch einmal als Dickens, Edgar Dickens, Verfasser von Kriminalgeschichten, in Erinnerung bringe und an dieser Stelle noch etwas mehr für die Auffrischung Ihrer Erinnerung tue. Also, die ganze Geschichte fing damit an, dass in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober vergangenen Jahres beim Meilenstein 27 auf der Straße nach Gravesend ein Mann ermordet wurde. Er hieß Alan Ramsay und zählte zu meinem Bekanntenkreis. Infolge einer Verkettung unglücklicher Zufälle war ich in den Verdacht geraten, der Mörder zu sein, verhaftet worden, der Polizei aber wieder entkommen. In der Wohnung, präziser gesagt auf dem Trockenboden, von Mrs. Irene Ramsay, der Frau des Ermordeten, sie war von meiner Unschuld überzeugt, fand ich Unterschlupf. Mein Versuch, mich von nun an selbstständig und unabhängig an der Aufklärung des Falles Ramsay zu beteiligen, verlief nicht ganz ergebnislos. Auf der Suche nach einem möglichen Hinweis fand ich in der Geldtasche des Ermordeten, Irene hatte mir mit einem seiner Anzüge ausgeholfen, fand ich die Telefonnummer eines Privatdetektivs, den Irene schon am nächsten Tag aufsuchte. Von diesem Privatdetektiv erfuhr sie, dass ihr Mann ihn beauftragt hatte, Nachforschungen nach einem Unbekannten anzustellen, der ihn, Alan Ramsay, im Jahre 1959 anonym angezeigt hatte, Wertpapiere gewisser Klienten veruntreut zu haben. Die Beschuldigung hatte sich seinerzeit als haltlos erwiesen. Es gab also inzwischen 5 Punkte, die gegen mich sprachen. Erstens war ich von einem gewissen Mr. Singer am Tage nach dem Verbrechen in der Nähe des Tatorts gesehen worden, allerdings nur, weil ich Kriminalschriftsteller, wie Sie wissen, durch die Notiz in der Zeitung auf die Idee gekommen war, den Fall zum Ausgangspunkt einer Story zu machen und deswegen hinausgefahren war, um das Milieu zu studieren. Zweitens kannte ich den Ermordeten. Drittens lieferte ich, von mir nur für meine Story geplant, das Motiv, nämlich Erpressung. Viertens war der Erpresserbrief auf meiner Schreibmaschine geschrieben worden und fünftens hatte ich durch meine Flucht offensichtlich den Beweis geliefert, dass ich irgendetwas mit der Sache zu tun hatte. So standen also die Dinge, als Chefinspektor Nutting vor Irene Ramsays Tür aufkreuzte. Guten Tag, Mr. Dickens. Guten Tag, Mr. Nutting. Darf ich eintreten? Tja, es ist zwar nicht meine Wohnung, aber... Bitte. Danke. Guten Abend, Mrs. Ramsay. Mit welchem Recht dringen Sie hier ein? Was wollen Sie? Ich werde... Bitte, bitte beruhigen Sie sich, Mrs. Ramsay. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Ich bin nicht gekommen, um Mr. Dickens zu verhaften, wenn Sie das denken sollten. Ach. Nein? Nein, ich bin offen gestanden ganz froh darüber, dass Mr. Dickens hier bei Ihnen Unterschlupf gefunden hat. Und woher wussten Sie, dass ich hier bin? Irgendwo mussten Sie ja sein. Ich überlegte mir, welches die wahrscheinlichste von mehreren Möglichkeiten sei. Naja, und da bin ich eben. Und ich wiederhole, dass ich ganz froh bin, Sie hier zu sehen. Solange Sie sich verborgen halten, können Sie unsere Ermittlungen nicht durch irgendwelche unüberlegten Unternehmungen stören. Und Sie müssen auch zugeben, dass Sie alles getan haben, um den Verdacht von dem wirklichen Mörder auf sich selbst zu lenken. Ja, ich wollte eben eine... Ja, ich weiß, eine Kriminalgeschichte schreiben. Aber ich habe den Eindruck, dass eine Kriminalgeschichte schreiben und einen Kriminalfall lösen... Dass das zwei Paar Stiefel sind, ich weiß. Sie benutzen eine Formulierung, die ich selber vor kurzem erst geprägt habe. So, na, dann sind wir uns in diesem Punkt ja einig. Bleiben Sie also hübsch im Warmen und überlassen Sie die Arbeit uns. Hören Sie, Mr. Nutting, ich wüsste brennend gerne, was für ein Spiel Sie eigentlich spielen. Nur das Übliche. Die Suche nach einem Mörder. Ich habe Ihnen übrigens etwas mitgebracht, Mrs. Ramsay. Bitte. Danke. Das ist ja die Abschrift von Mr. Harris. Ja. Ich bat ihn, sich das Porto für den Eilbrief zu sparen. Woher wussten Sie... Nun, unter den Papieren Ihres Mannes befand sich ein Bankauszug, aus dem hervorging, dass an Mr. Harris, 20. August, 250 Pfund überwiesen worden. Also habe ich dem Privatdetektiv einen Besuch abgestattet, um zu erfahren, wofür die Summe bestimmt war. Und Mr. Harris sagte mir dann, dass Sie heute Vormittag bei ihm waren. Ja, das ist alles. Und was jetzt? Mir fiel auf, dass in Mr. Harris' Unterlagen der Name Robert Callaghan vorkommt. Es gibt zwar noch keinen Beweis, dass zwischen der anonymen Anzeige von 1959 und dem Mord von heute irgendein Zusammenhang besteht. Trotzdem lässt mich der Gedanke nicht los, dass beide Ereignisse in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Tony Stanley haben Sie bisher überhaupt noch nicht erwähnt, Mr. Nutting. Seine finanziellen Verhältnisse sind, soviel ich weiß, sehr gut. Aber ihn ist Ihr verstorbener Mann, wie uns Mr. Stanley sagte, auf der Mittwochparty ja direkt um Geld angegangen. Und es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass man jemanden erpresst, den man kurz zuvor um Geld gebeten hat. Das würde den Verdacht ja geradezu herausfordern. Ne? Haben Sie im Übrigen einmal darüber nachgedacht, wann nun Mr. Ramsey den Brief auf Ihrer Maschine geschrieben haben könnte? Das könnte am Geburtstag meiner Frau gewesen sein. Damals waren er und Irene bei uns zu Gast. Wann war das? Am 18. August. Das ist ja 2 Monate her. Ja, das macht uns auch stutzig. Aber wir meinen, dass er vielleicht Skrupel hatte, den Brief zu benutzen und es erst dann tat, als seine Lage immer prekärer wurde. Oh. Und wie stand es mit der Gelegenheit, Ihre Schreibmaschine zu benutzen? Ich meine, damals bei der Geburtstagsfeier? Ja, das ist eben der springende Punkt. Ich erinnere mich nicht mehr an Einzelheiten. Und Sie, Mrs. Ramsey? Warten Sie. Ed, Sie sind doch vor dem Abendessen weggegangen, um Bier zu holen, nicht wahr? Ja, wir hatten zwar Wein besorgt, aber Ellen meinte, eine Flasche Bier würde er vorziehen. Ja, und als Sie weg waren, haben Margot und ich das Abendessen in der Küche hergerichtet. Während dieser Zeit könnte Ellen durchaus Gelegenheit gehabt haben, die paar Zeilen zu tippen. Mhm. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Er könnte den Wunsch nach dem Bier nur vorgeschoben haben, um ein paar Minuten allein zu sein. Aber leider sagt uns das alles nicht, an wen er diesen Brief richtete. Und darauf kommt es an. Also zeitlich könnte es jedenfalls sehr gut übereinstimmen. Es war Mitte August, als Ellen, Mr. Harris bat, keine weiteren Nachforschungen nach dem anonymen Anzeiger von 1959 mehr anzustellen. Ja, das ist richtig. Ja. Zeitlich stimmt das überein. Aber ich frage mich, warum Ihr Mann diese alte Geschichte überhaupt wieder aufgewärmt hat. Wissen Sie etwas darüber, Mrs. Ramsey? Nein. Leider gar nichts. Er beauftragte den Privatdetektiv im November vorigen Jahres mit den Ermittlungen. Warum? Was könnte der Anlass für das plötzliche, wiedererwachte Interesse an der Sache gewesen sein? Nach mehr als 4 Jahren. Leider hat kein Mensch eine Ahnung, Mr. Nutting. So, also dann werde ich nicht länger stören. Erlauben Sie, dass ich mich zurückziehe und... Beherzigen Sie meinen Rat, Mr. Dickens, lassen Sie sich die Gastfreundschaft von Mrs. Ramsey noch eine ganze Weile gefallen. Wenn Sie einem meiner Leute in die Hände fallen, dann kann ich nichts für Sie tun. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Ich soll also hier sitzen und die Hände in den Schoß legen. Eine Art schöpferischer Pause. Und auf das Schicksal vertrauen. Nein, nicht auf das Schicksal, Mr. Dickens, auf Scotland Yard. Auf Wiedersehen. Ich bringe Sie noch, Mr. Nutting. Danke. Woran denken Sie, Ed? Tja. Daran, was Margot sagen würde, wenn sie wüsste, dass ich hier bei Ihnen bin. Glauben Sie, dass Margot kein Vertrauen zu Ihnen hat? Ich glaube, es kommt jetzt mehr darauf an, wie viel Vertrauen ich in mich selbst setze. Auf die Dauer kann ich für nichts garantieren. Dazu sind Sie einfach zu hübsch, Irene. Ich werde mich besser wieder auf den Trockenboden zurückziehen. Aber das ist doch jetzt nicht mehr nötig, Ed. Doch, Irene. Gerade jetzt. Na schön, wenn Sie Wert darauf legen. Machen Sie sich's also in der Rumpelkammer da oben gemütlich. Bevor Alan Ramsey ins Börsengeschäft einstieg, war er Buchmacher, nicht wahr, Holloway? Ja, Chef. Vielleicht sollten wir uns einmal etwas intensiver damit befassen. Das ist ja ein Geschäft, wo immer wieder Geschichten passieren, die nicht ganz hasenrein sind. Natürlich. Wann war er eigentlich Buchmacher? Von 55 bis 59. Oh, so ziemlich lange her. Und ich wüsste... Pass mal auf, Holloway. Besorgen Sie sich mal Sportzeitungen dieser Jahrgänge und nehmen Sie sie unter die Lupe. Vielleicht stoßen Sie auf eine Affäre, die seinerzeit Schlagzeilen gemacht hat, aber heute längst vergessen ist. Das sind ja 5 Jahrgänge. Da bin ich ja bis Weihnachten beschäftigt. Na, so viel Zeit haben wir nicht. Wir spannen Sie auch Crocker ein. Der interessiert sich ja auch für Sport. Okay, Chef. Thank you. Sagen Sie, wie lange wollen Sie noch hier herumsitzen? Es ist 6 vorbei. Wir machen Überstunden. Wir sind das gewöhnt. Was suchen Sie denn eigentlich? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Interessieren Sie sich für Pferderennen? Das will ich meinen. Warum? Na, dann könnten Sie uns vielleicht wirklich helfen. Es handelt sich um Folgendes. Wir sind hinter irgendeiner uns noch unbekannten Geschichte her, die sich irgendwann in den Jahren 55 bis 59 abgespielt haben muss. Zum Beispiel könnte es ein Fall von Wettschwindel gewesen sein, ein Fall von Doping, irgend so etwas, verstehen Sie? Sowas kommt immer wieder mal vor. Erst letztes Jahr, als Thunderstorm aus dem Stall Whistler... Uninteressant, mein Lieber. Es muss weiter zurückliegen. Vor 1959, verstehen Sie? Tja, da muss ich mal nachdenken. Ich habe so ziemlich alle Fälle dieser Art im Kopf. Na, Sie sind ja ein Phänomen. Naja, Sie müssen wissen, dass ich selber wette. Und da interessiert man sich doch dafür. Warten Sie, es war im Herbst 58, glaube ich. Da wurde der Einlauf des großen Preises von Wales annulliert. Ja, ich erinnere mich noch ganz genau. Anstelle des gemeldeten Außenseiters Bluebird startete Seeteufel, der das Rennen gewann. Es gab eine Quote von 125 zu 10. Irgendein Buchmacher hatte seine Hand dabei im Spiel. Wenn Sie auch noch den Namen des Buchmachers wissen, dann fresse ich diese alten Schartheken mitsamt dem Einband. Nein, den Namen weiß ich nicht mehr. Aber schauen wir doch nach. Die betreffende Ausgabe muss ja dabei sein. Herbst 58. Hier ist das zweite Halbjahr 58. Also im September oder Oktober muss es gewesen sein. Sie sind wirklich ein Phänomen. Da haben wir es ja. Wettschwindel aufgedeckt. Beim großen Preis von Wales startete nicht der Außenseiter Bluebird, sondern der erfahrene Hengst Seeteufel. Die Wetter, die auf Bluebird keinen Penny zu setzen gewagt hätten, sind betrogen worden. Wie die Wettleitung... Uns interessiert lediglich, wer den Schwindel inszeniert hat. Moment. Hier. Es wird vermutet, dass das Wettbüro P&P seine Hand im Spiele hatte. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Porter und Porter. Das Wettbüro in der Bristol Street. Porter, der Name sagt mir leider gar nichts. Na, vielleicht kann der Chef mehr damit anfangen. Es muss ja auch nicht das sein, was wir suchen. Machen wir weiter. Während Inspektor Holloway und Sergeant Crocker im Archiv der Sportzeitung Folianten wälzten und es mir auf Irene Ramses Trockenboden kühl und sehr ungemütlich wurde, setzte Chefinspektor Nutting die Türglocke der Wohnung von Bob und Jenny Callaghan in Tätigkeit. Guten Abend, Mrs. Callaghan. Oh, guten Abend, Mr. Nutting. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was führt Sie zu uns? Ist Ihr Mann zu sprechen? Gewiss, kommen Sie herein. Danke. Hallo, Bob, Besuch. Jetzt am Samstagabend. Guten Abend, Mr. Callaghan. Oh, Herr Chefinspektor, Sie sehen es. Guten Abend. Das ist danke. Das ist wirklich unverzeihlich von mir, Sie am Wochenende zu belästigen, aber es ist ja sehr wichtig. Ich habe ein paar Fragen an Sie, Mr. Callaghan, und zwar im Zusammenhang mit dem Mordfall Ramsey. Nehmen Sie Platz, Mr. Nutting. Und fragen Sie. Bitte. Wir werden Ihnen alle Auskunft geben, zu der wir in der Lage sind. Verzeihen Sie, Mrs. Callaghan, aber ich hätte meine Fragen gerne an Ihren Mann gerichtet. Aber gewiss doch, nur bedeutet das genauso viel, als wenn Sie sie mir stellten. Ach so. Stimmt, genau. Was meinst du, Bob? Also, nichts. Entschuldigung. Es handelt sich um eine Sache, die jetzt 5 Jahre zurückliegt. Seinerzeit übergaben Sie Mr. Ramsey verschiedene Wertpapiere, die er für Sie veräußern sollte. Stimmt, genau. Mr. Ramsey konnte die Papiere für Sie mit Gewinn verkaufen, nicht wahr? Ja, es handelte sich um Aktien, die ich in unsere Ehe mitgebracht habe. Sie stammten von meiner Großtante und beliefen sich über 1.500 Pfund. Durch Allens Vermittlung bekamen wir etwas über 2.000 dafür. Das war kurz bevor Mr. Ramsey durch eine anonyme Anzeige beschuldigt wurde, gegenüber verschiedenen seiner Klienten betrügerisch gehandelt zu haben. Das war ein gemeiner Racheakt, Mr. Nutting. Stimmt, genau. Die ganze Geschichte war nichts. Und die ist damals ja auch im Sande verlaufen. Man konnte Allen nichts nachweisen. Richtig, aber ebenso wenig konnte der anonyme Anzeiger ermittelt werden. Leider. Sagen Sie, hat Mr. Ramsey Ihnen gegenüber irgendwann einmal durchblicken lassen, ob er einen Verdacht hatte, wer diesen Racheakt, wie Sie es nennen, inszeniert haben könnte? Mr. Callaghan? Nein, niemals. Entschuldige, Liebling, wenn ich dich unterbreche. Wieso? Das hast du doch noch nie getan. Stimmt, genau. Nur in diesem Fall. Es ist nämlich so, Mr. Nutting, dass mir Ellen einmal sagte, er wüsste genau, wo der. Wer der Schurke gewesen sei. Schurke, genau. Genau so drückte er sich aus. Ja, wann etwa hat er das zu Ihnen gesagt? Ja, das. Es ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht vor 2 Monaten. Aber einen Namen nannte er ihn nicht? Nein, nein, nein, nein. Er sagte nur, dass er nun Bescheid wisse und dass er es ihm heimzahlen würde. Ja. Ah, das waren seine Worte. Ja, er sagte heimzahlen. Aber davon hast du ja nicht dein Sterbenswort zu mir gesagt, Bob. Naja, ich glaube, das für mich behalten zu müssen. Schließlich hatte ich ja keinen Grund, es an die große Glocke zu hängen. Was heißt hier an die große Glocke hängen? Mir, deiner Frau, hättest du doch wirklich... Entschuldigen Sie, Mrs. Callaghan, ich habe noch eine Frage an Ihren Mann. Hatten Sie vielleicht vor Jahren einmal die Absicht, Mr. Callaghan, einen Artikel zu veröffentlichen, für den Ihnen von dritter Seite Material versprochen wurde? Sie verstehen, einen Artikel etwas sensationellen Inhalts. Ja, das stimmt, aber woher wissen Sie das? Das ist nur eine Vermutung von mir, Mr. Callaghan. Und ich vermute weiter, dass es Mr. Ramsay war, der Ihnen dieses bewusste Material verschaffen wollte. Welcher Art war das Material? Ja, das weiß ich leider nicht. Es kam nämlich nicht zu der Veröffentlichung. Wieso? Ja, also... Na, erzählen Sie. Ja, also das... Entschuldige, Liebling. Nun ja, es muss jetzt fast 6 Jahre her sein, als mich Ellen Ramsay einmal fragte, ob ich Interesse an einem Knüller hätte. Ja, ja. Ich war damals gerade auf der Suche nach einem Stoff und sagte natürlich ja, aber etwa eine Woche danach rief er mich an und sagte, dass nichts daraus werden könne. Ja, die Geschichte habe sich inzwischen... Was? Erledigt. Erledigt. Ja, das war zur Zeit, als Mr. Ramsay noch als Buchmacher arbeitete, oder irre ich mich? Ja, das stimmt. Er hatte damals noch ein Wettbüro. Ja, und genau, das hatte er. Hatten Sie irgendeine Vermutung, um was für Material es sich gehandelt haben könnte? Naja, ich tippte auf irgendeine dunkle Geschichte aus einer Branche. Da kommen ja immer wieder Sachen vor, die. Das war wirklich sehr interessant, was Sie mir da erzählt haben, Mr. Callaghan. Ich hoffe, das bringt uns weiter. Im Mordfall Elms? Glauben Sie denn, Mr. Nutting, dass da ein Zusammenhang besteht? Nach so vielen Jahren? Ich kann mir wirklich nicht denken, dass da... Ja, nun, überlassen Sie das Denken, ruhig Scotland Yard, Mrs. Callaghan. Ja. Aber nun muss ich mich verabschieden. Und ach, das ist aber entschuldigen Sie nochmals, dass ich in Ihr Samstagabend hineingeplatzt bin. Oh, bitte. Das macht gar nichts, Mr. Nutting. Wir hatten sowieso nur vor, ein bisschen fernzusehen. So, dann wünsche ich Ihnen eine gute Unterhaltung. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Nutting. Auf Wiedersehen. Danke. Kommen Sie gut nach Hause. Schauen. Nutting. Na, hör mal, Bob, da hast du mich aber hübsch blamiert. Blamiert? Was soll Mr. Nutting von mir denken, dass du mir so wichtige Dinge verschwiegen hast? Nun, bestimmt denkt er nur das Da bin ich nicht so überzeugt wie du. Schließlich sollte es zwischen Eheleuten keine Geheimnisse geben, meinst du nicht auch? Stimmt, genau. Also, wenn es stimmt, warum hast du mir das dann alles verschwiegen? Weil... Ach, bitte stell doch den Fernseher an, ja? Wir verpassen sonst noch das Programm. Ich mache dir nie Vorwürfe, Bob, das weißt du. Aber in diesem Fall... Stimmt, genau. Lass mich doch ausreden. Ich vertrage es nicht, wenn man mir ins Wort fällt. Das solltest du doch wirklich längst begriffen haben. Chefinspektor Nutting kehrte trotz der Samstagabendstunde zum Thames Embankment zurück. Porter und Porter? Der Name sagt mir leider gar nichts. Das habe ich auch befürchtet. Na, vielleicht hieß bloß die Firma so. Immerhin bestand sie, wie uns der Bursche mit dem phänomenalen Gedächtnis sagte, schon seit 1875. Der spätere Inhaber könnte sich des Renommees der Firma nur bedient haben. Na ja, das ist ein guter Gedanke. Ja. Freut mich, dass Sie meine Intelligenz mal richtig würdigen, Chef. Wenn dazu ein Grund vorhanden war, habe ich das immer getan, Crocker. Sicher gibt es irgendeine Vereinigung der Buchmacher, wo man Bescheid wissen müsste. Schauen Sie da mal im Telefonbuch nach, Holloway. Ich fürchte nur, dass man um diese Zeit am Samstagabend keinen Menschen mehr irgendwo erreichen kann. Scotland Yard, Mordkommission. Wer? Ah, Sie sind das. Was? Ja, daran haben wir auch schon gedacht. Wie war der Name? Ja, danke, danke. Vielen Dank, Mr. Clifford. Wer ist Mr. Clifford? Unser Freund von der Sportzeitung. Ah, das Gedächtnisphänomen. Na und was wollte er? Er bestätigte mir eben, dass du mit deiner Vermutung von vorhin recht hattest, Crocker. Er sagte, ihm sei eingefallen, dass das Wettbüro Porter und Porter zur fraglichen Zeit einen Inhaber anderen Namens hatte. Und wie hieß der Mann? Es war eine Frau. Eine gewisse Violet Granger. Violet Granger? Der Name scheint Ihnen nicht unbekannt zu sein. Allerdings. Wenn ich auch nicht ahnte, dass er in diesem Zusammenhang zum zweiten Mal auftauchen würde. Und wo ist er Ihnen zum ersten Mal begegnet, Chef? Er stand auf der Liste eines Privatdetektivs namens Anthony Harris, der im Auftrag Alan Ramseys Nachforschungen darüber anstellte, wer ihn damals, 1959, anonym beschuldigt haben könnte, Wertpapiere seiner Klienten veruntreut zu haben. Ich habe das Gefühl, der Ring beginnt sich zu schließen, Chef. Ja, das Gefühl habe ich auch. So? Na, wenn das so ist, dann will ich mich nicht ausschließen. Wenn ich auch das verteufelte Gefühl habe, wieder einmal der Einzige zu sein, der noch immer im Dunkeln tappt. Sergeant Crockers Stoßseufzer, meine Damen und Herren, hätte ungefähr zu diesem Zeitpunkt genauso gut von meinen Lippen kommen können. Denn ich tappte, und das ist ganz wörtlich zu nehmen, ebenfalls im Dunkeln, und zwar auf Irene Ramseys Trockenboden. Zu allem Überfluss bekam ich nun auch noch ein dringliches Hungergefühl. Ich las auf meiner Armbanduhr, dass es inzwischen 9:15 geworden war, und ich entschloss mich, dem Zwang des Hungers nachgebend, hinunter in Irene Ramseys Wohnung zu steigen. Sie hatte mir den Schlüssel gegeben, und so öffnete ich die Tür. Entschuldigen Sie, Irene, wenn ich noch mal komme, aber... Oh Gott, Ed, warum sind Sie nicht oben geblieben? Sie selbst, Irene, waren doch der Meinung, dass es nicht mehr nötig sei, mich zu verstecken. Aber seien Sie ohne Sorge, ich möchte Sie nur bitten, mir eine Kleinigkeit zu essen zu geben. Und oh. Guten Abend, Ed. Margot. Deine Überraschung ist genauso echt wie meine. Gerade hat mir Irene nämlich hoch und heilig geschworen, dass du nicht hier seist. Irene. Ich dachte... Ich glaube, es ist nicht nötig, die Sachlage näher zu erklären. Also hör zu, Margot. Tut mir leid, euer Tête-à-Tête gestört zu haben. Weil ich mir Sorgen machte, wo du wohl seist und weil du nicht einmal angerufen hast, dachte. Aber nun weiß ich ja, dass du gut aufgehoben bist. Adieu. Margot, aber bleib doch. Ich möchte dir erklären, Ich glaube, da gibt es nichts zu erklären. Die Situation ist eindeutig. Na. Margot! Margot! Meinten Sie damit auch mich, Ed? Ich bitte Sie, mir meinen Anzug zu geben, Irene. Ich ziehe mich um und verschwinde. Aber das dürfen Sie doch nicht tun, Ed. Warum nicht? Weil... Ach, Ed, es tut mir so leid. Ich wollte Margot nicht anlügen, aber ich dachte... Ich meinte... Oh, ich tue mir ganz! Vielleicht war ich undankbar, denn immerhin hatte Irene Ramsey einiges für mich getan. Aber meine Stimmung war so völlig parterre gegangen, dass ich 5 Minuten später grußlos und stürmischen Schrittes die Wohnung verließ. Ich stellte den Kragen meines Jacketts hoch und trat den Fußmarsch zum Thames Embankment an, denn ich war fest entschlossen, das Versteckspiel aufzugeben. Der Schutz des stellvertretenden Leiters der Mordkommission bei Scotland Yard, das war es, wonach ich mich jetzt sehnte. Leider aber war Mr. Nutting nicht mehr im Hause. Und der Polizist in der Eingangswache schien noch nichts davon gehört zu haben, dass ein Mann namens Edgar Dickens polizeilich gesucht wurde. Dickens? Na und? Was wollen Sie? Ich bin Ihnen vor 2 Tagen entsprungen. Mir? Der Mordkommission. Und jetzt melde ich mich zurück, verstehen Sie? Freiwillig? Hören Sie, wenn das ein Witz sein soll, dann ist es ein schlechter. Gute Nacht. Ich beanspruche den Schutz der Polizei, der jedem Staatsbürger zusteht. Ach, Sie sind bedroht worden. Von wem? Ja, von einer Frau. Genau genommen von 2 Frauen. Machen Sie, dass Sie weiterkommen. Also so rufen Sie doch Mr. Nutting wenigstens an. Er wird Ihnen sagen, was Sie mit mir tun sollen. Schön, aber auf Ihre Verantwortung. Klar? Nutting? Battersea? 2129. Hallo? Herr Chefinspektor, Hier ist Sergeant Wheeler. Hier hat sich ein Mann namens Dickens gemeldet, der, wie? Ja, ich verstehe. Bitte, soll ich ihm das wirklich sagen? Gut, danke. Entschuldigen Sie die Störung, Sir. Also, es ist in Ordnung. Sie bleiben hier. Na, sehen Sie. Im Übrigen aber soll ich Ihnen ausrichten, dass Mr. Nutting Sie für einen Esel hält, Mr. Dickens. Nun, der Esel focht mich nicht weiter an, meine Damen und Herren. Zufrieden schlief ich eine Stunde später auf der Pritsche der Gefängniszelle in den Sonntagmorgen hinein. Aber erst am Montag gingen die Dinge weiter. Es war kurz vor 7 Uhr abends, als Sergeant Crocker erschien und mich aufforderte, mitzukommen. Draußen stiegen wir in einen Dienstwagen, in dem Mr. Nutting saß. Wir fuhren los und hielten 20 Minuten später vor dem Haus, in dem ich wohnte. Im Wohnzimmer fand ich dann alle die Leute wieder, die schon am Donnerstagabend da gewesen waren. Bob und Jenny Callaghan, Tony Stanley, Irene Ramsey, die es vermied, mich anzusehen, Margot, meine Frau, deren Miene Eiseskälte ausstrahlte, der mürrische Inspektor Cunningham aus Crespi Village, nur Inspektor Holloway fehlte. Dafür saß eine ältere, herrisch dreinblickende Dame auf der Couch, die ich nicht kannte. Mr. Nutting ergriff das Wort. Meine verehrten Damen und Herren, ich habe Sie mit Zustimmung der Hausfrau hierher gebeten. Ich muss Ihnen gestehen, dass das eine gewisse Zumutung für Mrs. Dickens bedeutet. Es wird ja höchste Zeit, dass Sie uns sagen, was die Komödie soll. Ich bin ja dabei, Mrs. Granger, und wenn Sie mich ausreden ließen, dann schießen Sie los. Ja, bitte, schießen Sie los. Ich danke Ihnen, Mrs. Granger, ich danke Ihnen sehr. Also, wir sind zusammengekommen, weil es einen Mord aufzuklären gilt, mit dem Sie alle in irgendeiner Weise etwas zu tun haben. Ich protestiere, das ist eine Unverschämtheit. Als Sie heute bei mir waren, da haben Sie von allem Möglichen gesprochen, nur nicht von einem Mord. Wer ist denn getötet worden? Ich weiß von nichts. Nun, darüber kann Ihnen Inspektor Cunningham Auskunft geben. Ja, wir wussten zunächst nicht, wer der Ermordete war, bis uns Scotland Yard mitteilte, dass es sich um Mr. Alan Ramsay handelte. Er war durch zwei Schüsse in den Rücken getötet worden. Zwei Tage später fanden wir bei einer neuerlichen Untersuchung des Tatortes ein von einem Briefbogen abgerissenes Stück Papier, auf dem stand mit Schreibmaschine geschrieben, bis Samstagmittag, was man wohl in Mitternacht ergänzen konnte. Darauf schlossen wir, dass es sich wahrscheinlich um einen Fall von Erpressung gehandelt hatte. Festgestellt wurde daraufhin, dass die Maschine, auf der der Brief geschrieben wurde, Mr. Dickens gehört. Ja, ja. Und so. Ja, danke, danke, Mr. Cunningham, das genügt. Für mich steht damit fest, dass nicht Mr. Dickens den Erpresserbrief geschrieben hat, sondern Mr. Ramsay. Und zwar höchstwahrscheinlich am 18. August, anlässlich einer Einladung hier in Mr. Dickens Wohnung. Dass er ihn erst zwei Monate später für seinen Plan benutzte, lag daran, dass das Opfer seiner Erpressung von Mitte August bis Anfang Oktober verreist war. Soll das heißen, dass Sie wissen, wer der Mann ist? Also auch der vermutliche Mörder? Ja, ja, Mr. Dickens, das soll es heißen. Ja, so dann sagen Sie es doch lieber in der Nase. Aber bitte, bitte, meine Herrschaften, es kommt mir darauf an, alle Einzelheiten zur Sprache zu bringen. Außerdem fehlen mir noch zwei Punkte, um ein vollkommenes Bild zu haben. Was für Punkte? Später, Mr. Dickens, später. Wir wissen also zunächst, warum Mr. Ramsay zögerte, seinen Plan auszuführen. Und das ist sehr wichtig, denn niemand trägt zum Vergnügen zwei Monate lang einen Brief mit sich spazieren, aus dem hervorgeht, dass er ein Verbrechen plant. Kommen wir nun zu den Gründen, die Mr. Ramsay veranlassten, dieses Verbrechen zu planen. Wir wissen, dass er in finanziellen Schwierigkeiten war. Mr. Stanley wird mir das bestätigen können. Zu ihm sprach Mr. Ramsay von zwei Wechseln, die am 1. November fällig werden. Ja, das ist richtig. Ellen erzählte es mir auf jener Mittwochparty in der vorletzten Woche. Und er bat Sie, ihm zu helfen, nicht wahr? Ja, aber er überschätzte meine finanziellen Möglichkeiten. Richtig, das haben Sie mir schon gesagt, Mr. Stanley. Nun, Ellen Ramsays Lage war also sehr prekär. Und da sich kein Ausweg anbot, schickte er den lange vorbereiteten Brief nun endlich ab. Vermutlich am Donnerstag oder Freitag nach der Party. Er durfte verlangt haben, dass eine bestimmte Summe, deren Höhe wir nicht kennen, am Meilenstein 27 auf der Straße nach Gravesend deponiert wird. Und zwar, wie aus dem von Mr. Cunningham sichergestellten Fragment des Briefes hervorgeht, bis Samstag Mitternacht. Der Empfänger des Briefes tat, wie ihm befohlen wurde, hinterlegte das Geld, wartete indessen versteckt, bis Mr. Ramsay erschien und erschoss ihn. Ja, das ist ja alles sehr spannend, Mr. Nothing, aber ich sehe noch immer nicht ein, was ich mit dieser Sache zu tun haben soll. Also, darauf komme ich ja gleich zu sprechen, Mrs. Granger. Sie besaßen, wie Sie mir bei unserer Unterredung heute Vormittag bestätigten, früher einmal das Wettbüro Porter und Porter in der Bristol Street. Ja, aber das ist schon lange her. Ich weiß. Sie gaben das Büro im Jahre 1958 auf, nicht wahr? Ja, und was soll das hier? Das werden Sie gleich hören. Und zwar kurz nachdem bei einem Pferderennen ein Wettschwindel inszeniert worden war. Wollen Sie damit sagen, dass ich den Schwindel inszeniert hätte? Die Namen der Schuldigen kamen leider nie heraus. Es war aber geplant gewesen, die ganze Affäre in die Zeitung zu bringen, und zwar über Mr. Callaghan. Wieso? Nun, Sie erinnern sich doch noch an das Angebot Mr. Ramsays, Ihnen Material für eine sensationelle Story zu liefern, Mr. Callaghan. Ja. Leider können wir Mr. Ramsay nicht mehr fragen, ob es sich um diesen Fall von Wettschwindel gehandelt hat. Aber ich bin sicher, dass es so war. So, das sind alles nur Vermutungen. Sie haben überhaupt keine Beweise. Moment, Augenblick. Ich hoffe, Sie Ihnen bald zu liefern, Mrs. Granger. Hallo? Ja, er ist hier. Für Sie, Mr. Nothing. Danke, Mrs. Dickens. Hallo? Ja, gut, Holloway. Kommen Sie damit hierher. Bis nachher. Sehen Sie, Mrs. Granger, das klappte wie auf Stichwort. Tja, aber was wollen Sie damit sagen? Dass in Kürze einer meiner Beamten hier erscheinen wird, der in der Zwischenzeit nach den Beweisen gesucht hat, die Sie verlangen. Ich vermute inzwischen weiter, wenn Sie gestatten. Es wird also so gewesen sein, dass Mr. Ramsay von dem geplanten Wettschwindel gewusst hat. Er saß damals ja selbst im Wettbüro. Und möglicherweise dürfen wir annehmen, dass der Mann, der die Sache inszenierte, Mr. Ramsay das Angebot machte, in das Geschäft einzusteigen. Vielleicht wollte er das Risiko nicht allein tragen und mit jemandem teilen. Mr. Ramsay jedoch dürfte abgelehnt haben. Wahrscheinlich hat er den Mann auch gewarnt, seinen Plan auszuführen. Und als dann das Rennen gelaufen war, drohte er ihm, dass er die Geschichte publik machen würde. Durch den Artikel, den Bob schreiben würde. Sehr richtig, Mrs. Callaghan. Und zwar dann, wenn dieser Kollege nicht gewisse Bedingungen erfüllte, die Mr. Ramsay ihm stellte. Was für Bedingungen? Na, wahrscheinlich war es nur eine einzige. Und zwar? Das Wettbüro Porter und Porter zu schließen. Oh. Davon müsste ich ja schließlich auch etwas gewusst haben, nicht wahr? Aber Sie haben das Büro ja zu diesem Zeitpunkt geschlossen, Mrs. Granger. Ja, weil es keinen rechten Gewinn mehr abwarf. Mhm. Ich machte es zu, weil es mir so gefiel. Dann ist das verboten. Natürlich nicht, Mrs. Granger. Übrigens eine Frage. Sie selbst haben das Büro doch gar nicht geleitet, nicht wahr? Das ist doch schließlich kein Geschäft für eine Frau. Ja, ich hatte natürlich meine Leute und setzte mich nicht selbst hinter dem Schalter. Das ist doch wohl ganz klar. Ja, das ist natürlich ganz klar, ja. Das dachte ich mir. Aber nun weiter. Wir können annehmen, dass nach jenem Vorfall der Mann, der den Wettschwindel inszeniert hatte und dann auf Mr. Ramsays Bedingung, das Buchmachergeschäft aufzugeben, eingehen musste, dass dieser Mann auf Mr. Ramsay nicht gut zu sprechen war. Er sann vielmehr auf Vergeltung. Und die bot sich ihm, wie er meinte, später, als Mr. Ramsay selbst die Buchmacherei aufgegeben hatte und als Börsenmakler tätig war. Da er keine präzisen Vorwürfe gegen Mr. Ramsay finden konnte, setzte er sich hin und schrieb einen anonymen Brief an die Polizei, in dem er Mr. Ramsay bezichtigte, Wertpapiere seiner Klienten veruntreut zu haben. Dabei kam ihm zustatten, dass eine gewisse Person, die ihm nahestand, eben Mr. Ramsay verschiedene Aktien zum Verkauf übergeben hatte. Bei dieser Spekulation aber musste, wie das an der Börse ja nicht selten vorkommt, Mr. Ramsays Klient Verluste hinnehmen. Niemandem ist es angenehm, wenn er anstatt einen erhofften Gewinn einzustreichen, plötzlich vor der Notwendigkeit steht, sich mit einem Verlust abzufinden. So ist der Ärger jenes Klienten verständlich, da Mr. Ramsay auf den Kopf zusagte, seine Interessen nicht gebührend wahrgenommen. Ja, woher wollen Sie denn das nun wieder wissen? Nun, war es nicht so, Mrs. Granger? Sie können mir ja bestätigen, was ich gesagt habe. Ja, Ja, wieso ich? Weil Sie jener Klient waren, der Mr. Ramsey Aktien zum Verkauf übergab. Das hat ein gewisser Mr. Harris, ein Privatdetektiv, herausgefunden. Erinnern Sie sich nicht, dass er Sie vor einiger Zeit einmal deswegen besuchte? Ja, ich sehe aber nach wie vor nicht ein, was das alles mit dem Mord zu tun haben soll, der zur Debatte steht. Ja, die bisher erwähnten Punkte sind alle nur Stationen bis zu diesem Mord. Gewissermaßen Stationen eines Weges, der hinaus zum Meilenstein 27 führte, wo Mr. Ramsey vor 9 Tagen ermordet wurde. Ich wiederhole. Erstens die Inszenierung des Wettschwindels, den Mr. Ramsey aufdeckte, worauf er den Buchmacher zwang, sein Büro zu schließen. Zweitens der Versuch dieses seines früheren Kollegen, sich dafür an Mr. Ramsey durch die anonyme Anzeige zu rächen. Und drittens Mr. Ramseys Erpressungsversuch, nachdem er herausbekommen hatte, wer der seinerzeitige anonyme Anzeiger war. Und schließlich viertens der Mord, mit dem Spiel und Gegenspiel ihr Ende fanden. Wir wissen nicht, ob Mr. Ramsey schon 1959 einen Verdacht hatte, wer hinter der anonymen Anzeige stecken könnte. Vermutlich war das nicht der Fall, weil er die Sache auf sich beruhen ließ, nachdem die Ermittlungen Scotland Yards ergebnislos verlaufen waren. Erst im November vorigen Jahres beauftragte er den Privatdetektiv Mr. Harris, diesbezügliche Nachforschungen anzustellen. Und damit bin ich bei den beiden Punkten, die mir noch nicht klar sind. Punkt 1. Woher kam das plötzlich wieder erwachte Interesse an der Aufdeckung des anonymen Anzeigers, nachdem noch 4 Jahre vergangen waren? Und Punkt 2. Wie kam Mr. Ramsey dann selbst auf den Namen des Mannes, als er im August dieses Jahres Mr. Harris bat, die Nachforschungen nicht weiterzuführen? Was heißt das? Meinen Sie vielleicht, dass wir es Ihnen sagen können, Mr. Nutting? Einer von uns? Ja, also... Ja, das wird Inspektor Holloway sein. Corker, öffnen Sie, ja? Okay, Chef. Wenn jemand von den Herrschaften noch etwas zu sagen hat, bitte. Ich wüsste nicht, was Sie noch zu sagen haben. Niemand? Nun, dann... Da wollen wir unsere Hoffnung auf Inspektor Holloways Spürnase setzen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Holloway. Nun, was bringen Sie uns? Wir haben die Wohnung durchsucht, Chef, konnten aber nichts finden als das. Was ist das? Ah, ein Tagebuch. Ja. Das sind doch immer wieder dieselben Fehler, die gemacht werden. Wie konnten Sie nur ein Tagebuch führen? Mr. Stanley. Ich? Ja. Und warum haben Sie es nicht wenigstens rechtzeitig vernichtet? Ich verstehe Sie nicht, Mr. Nutting. Sie verstehen mich nicht, aber Sie geben doch zu, dass dieses Tagebuch Ihnen gehört. Ich... Wieso? Nun, während wir hier miteinander plauderten, haben meine Leute ihre Wohnung durchsucht, natürlich mit einem Durchsuchungsbefehl des Staatsanwalts. Und wie Inspektor Holloway sagte... Ich protestiere. Bitte. Aufgrund welcher Fakten waren Sie ermächtigt, meine Wohnung während meiner Abwesenheit zu betreten? Ach, es gibt eine ganze Reihe von Fakten, wie Sie sich ausdrücken. Zunächst habe ich durch eine Nachfrage bei der Union der Buchmacher erfahren, dass Sie seinerzeit das Wettbüro Porter und Porter geführt haben, und zwar im Auftrag Ihrer Tante, Mrs. Violet Granger. Mrs. Violet Granger? Warum haben Sie mir heute Vormittag nicht gesagt, dass Mr. Stanley Ihr Neffe ist, Mrs. Granger? Weil Sie mich nicht danach gefragt haben. Das kann stimmen. Da ahnte ich von Ihrem Verwandtschaftsverhältnis auch noch nichts. Doch nun zu den anderen Punkten, Mr. Stanley. Ich gebe keine Antworten auf irgendwelche Fragen. Nicht bevor ich einen Anwalt gesprochen habe. Ist das klar? Bitte sehr, wie Sie wollen. Eine Frage aber müssen Sie mir beantworten, Mr. Stanley. Warum haben Sie mir, als wir am vergangenen Donnerstag in Mr. Dickens Arbeitszimmer unter 4 Augen miteinander sprachen, diese Geschichte von den angeblichen Beziehungen zwischen Mr. Dickens und Mrs. Ramsey erzählt? Weil Al mir gesagt hatte, dass er diesen Verdacht habe. So, war es nicht vielmehr die Idee, dass Sie Mrs. Ramseys, ich will mal sagen, Interesse für Mr. Dickens Person sich zunutze machen wollten? Dachten Sie nicht, dass es nicht schaden könnte, wenn zu dem Motiv Erpressung noch das Motiv Eifersucht hinzukäme? Aus der Überlegung heraus, dass doppelt genäht besser hält? Ich bestehe darauf, einen Anwalt zu sprechen. Das war nämlich Ihr Fehler, Mr. Stanley. Mord hat in der Regel nur ein Motiv. Dass Sie mir dieses zweite völlig überflüssigerweise einreden wollten, das machte mich zum ersten Mal stutzig. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie mich damals schon im Verdacht hatten, Alan Ramsey ermordet zu haben? Ein Verdacht war es noch nicht. Nur ein gewisses Gefühl von Misstrauen. Aber damit haben Sie mein Interesse für Ihre Person erst geweckt, verstehen Sie? Entschuldigen Sie, Chef, wenn ich mich einmische. Aber wir haben feststellen können, dass Mr. Stanley für heute Nacht einen Platz in der Maschine der BOAC nach Caracas gebucht hat. Ah, Venezuela. Mhm. Warum wollten Sie England verlassen, Mr. Stanley? Ich wollte Urlaub machen. Ist das verboten? Natürlich nicht. Aber Sie waren in diesem Jahr bereits im Urlaub von Mitte August bis Anfang Oktober. Darum konnte Mr. Ramsey seine Erpressung ja erst nach Ihrer Rückkehr ausführen. Wollen Sie mir vorschreiben, wie oft ich im Jahr Urlaub machen darf? Das erste Mal war ich in Schottland, jetzt hatte ich Sehnsucht nach Südamerika. Ich verstehe, weil man da unten viel leichter untertauchen kann als sonst wo, nicht wahr? Ich gebe jetzt keine Antworten mehr. Bitte sehr. Gut. Halten wir uns also an Ihr Tagebuch. Schade, dass es nur von diesem Jahr ist. Es sind nämlich noch immer zwei Punkte offen. Der eine bezieht sich auf ein Datum irgendwann im November letzten Jahres. Der andere aber, naja, sehen wir mal den August 64 durch. Aha, 12.8. mit AR wegen W gesprochen. AR, das könnte Alan Ramsey heißen, aber was bedeutet W? Vielleicht Wechsel. Mhm. Sollten Sie in dem Besitz der beiden Wechsel sein, von denen Sie uns am Donnerstag sagten, dass Mr. Ramsey Geld braucht, um sie zu bezahlen? Kein Kommentar. Und als Sie mit Mr. Ramsey am 12. August darüber sprachen, da kamen auch die alten Geschichten von 1959 ins Gespräch. Vielleicht ganz zufällig, wie das manchmal so geht. Dabei hat Ihnen Mr. Ramsey auf den Kopf zugesagt, dass Sie es waren, der ihn damals anonym angezeigt hatte, um ihm die Geschichte mit dem geplatzten Wettschwindel heimzuzahlen. War es nicht so, Mr. Stanley? Verdammt, ja! Er hatte die Frechheit, es mir ins Gesicht zu sagen, dass er mich schon lange im Verdacht gehabt hätte. Aber er brauchte Beweise. Darum beauftragte er im November vorigen Jahres einen Privatdetektiv, sie ihm zu verschaffen. Warum gerade damals? Weil ich ihn damals davon unterrichtet hatte, dass ich im Besitz der beiden Wechsel sei, die er unterschrieben hatte. Aha, der zweite Punkt. Jetzt ist mir alles klar. Ich lachte ihm ins Gesicht, als er mir drohte, den Spieß umzudrehen und mich wegen der anonymen Anzeige von 1959 vor Gericht zu bringen. Ich sagte ihm, dass er mit dieser alten Geschichte keinen Hund hinterm Ofen hervorlocken würde. Ich verstehe. Das war dann für Mr. Ramsey der Anlass, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, nämlich sie zu erpressen. Um genau 2000 Pfund. So hoch belaufen sich nämlich die Wechsel. Aber es war verdammt idiotisch von ihm zu glauben, ich würde nicht sofort erraten, wer der Erpresser ist. Ich fuhr deshalb an jenem Samstag zum Meilenstein 27 hinaus und... Und? Aber ich wollte ihn nicht töten, verstehen Sie? Ich wollte ihm nur den Revolver vor die Nase halten und ein bisschen Angst machen. Er war so verrückt, auf mich loszugehen und er... Da haben Sie abgedrückt. Ja, da habe ich abgedrückt. Und ihn zweimal in den Rücken geschossen. In den Rücken, Mr. Stanley. Lassen Sie mich endlich in Ruhe und sorgen Sie dafür, dass ich einen Anwalt bekomme! Verdammt! Er hört ab! Über den Balkon! Nur keine Aufregung, Frocker. Unten im Garten stehen zwei handfeste Burschen. Es nützt ihm nichts, es Mr. Dickens nachmachen zu wollen. Na also, meine Herrschaften, nicht einmal ein Schuss fiel. Diesmal haben wir ganze Arbeit geleistet. So, und damit, meine Herrschaften, wünsche ich Ihnen allen eine gute Nacht. Moment. Die Sache wird ein Nachspiel haben, Mr. Nutting. Inwiefern? Sie haben Ihre Kompetenzen überschritten. Dieser Fall gehörte ausschließlich in die Kompetenz der Polizei von Crespi Village. Und wenn Sie sich nicht unbefugt eingemischt hätten... Dann säße Mr. Dickens noch immer draußen bei Ihnen. Und Mr. Stanley hätte es gar nicht nötig gehabt, nach Südamerika entkommen zu wollen. Ach was, dieser Einwand geht an dem Problem vorbei. Ach, ich dachte, es wäre unser Problem gewesen, Alan Ramseys Mörder zu fassen. Ja, natürlich, aber schließlich geht es nicht an, dass sich Scotland Yard überall einmischt. Ich lege daher ausdrücklich Protest ein und werde dem Innenministerium meine Beschwerde schriftlich zukommen lassen. Gute Nacht! Soll ich ihm nachgehen, Chef, und ihm meine Meinung sagen? Nein, nein, lassen Sie nur, Crocker. Wir wollen Mr. Cunningham nicht noch mehr verärgern, sonst fordert er seinen Mord noch von uns zurück. Und darauf wollen wir es schon im Interesse von Mr. Dickens nicht ankommen lassen. Tja, meine Damen und Herren, als unser Wohnzimmer dann zwei Minuten später bis auf Margot und mir geräumt war, wollte ich noch zu einer längeren Erklärung über meinen Aufenthalt auf Irene Ramseys Trockenboden ansetzen, Aber Margot legte mir ihre Hand auf den Mund und... Naja, also weitere Details gehören wirklich nicht mehr hierher. Vielleicht nur noch das eine. Mit der Frühpost, ein paar Tage danach, erreichte mich ein Brief. Von Dr. King, Ed. Dr. King? Wer ist denn da? Der Anwalt, den du dir genommen hast, als du... Ach, lieber Gott, den habe ich ja völlig vergessen. Was will er denn? Hey, er schickt dir seine Rechnung über 75 Pfund für juristischen Beistand. Was? Der hat doch überhaupt nichts für mich getan. Soll ich ihm für nichts und wieder nichts 75 Pfund in den Rachen schmeißen? Immerhin hat er mir damals die Besuchserlaubnis verschafft. Sollte dir das nicht das Geld wert gewesen sein? Du hast recht, Margot. Das war es mir wirklich wert. Noch eine Tasse Tee, Ed? Gerne. Aber hör zu, Margot, vielleicht... Kannst du dich in Zukunft doch dazu überwinden, mich nicht immer Ed zu nennen? Soll ich vielleicht Edgar sagen? Dann hätte ich das Gefühl, dass wir immer noch per Sie sind. Außerdem ist es ein Name, den ich nur in Verbindung mit der Pierce-Würde akzeptieren könnte. Sir Edgar. Verstehst du? Hast du was gesagt, Ed? Nein, Margot. Kein Wort.